Were you surprised at his defense? Man, I don't even want to talk about that. I don't know what's going on with these judges and mixed martial arts ruining my stuff for me from my last fight. I don't know what's up with these European fighters either. Ross Pearson couldn't beat me. Andy Yo couldn't beat me. Dennis Seaver can't beat me. And you know what? Neither can Colin McGoober. So bring it. Cole Miller talking some trash, ladies and gentlemen. Hello, Chris. Hello, Ricky. Ricky. Wir haben auf uns warten lassen. Ja, es war meine Schuld, ganz allein meine Schuld. Ja. Muss ich sagen. Und das Schicksal war schuld. Aber das Schicksal ist uns ja auch oft hold im Leben gewesen. Ja, das stimmt. Dazu komme ich übrigens auch noch gleich. Es gibt zwei Mega-Aktionen. Ach, jetzt kommt's, ja. Mhm. Die stehen an, da komme ich gleich drauf. Zuerst mal muss ich dir von zwei Erlebnissen erzählen, die mir gestern Abend und heute Morgen widerfahren sind. Jetzt kommt's. Welches zuerst? Heute Morgen, bitte. Okay, heute Morgen bin ich aufgestanden und bin auf Arbeit und habe mir dann mein iPad zur Hand genommen, Kopfhörer rein, habe zwei Stunden am Stück Jazz gehört. Habe ich gelesen bei Twitter, ja? Ja, New York Jazz Lounge. Zwei Stunden am Stück. Ich war völlig fasziniert, dass mich Jazz wieder so erreichen kann. Ich hatte ja mal eine große Jazz-Phase. Eigentlich hatte ich eine große Ella Fitzgerald-Phase. Mhm. Ich war eine sehr große Freundin von Ella Fitzgerald. Ja, Ella Fitzgerald finde ich ein bisschen anstrengend auf Dauer, aber es gibt schöne Remixes von ihren Werken. Ja, das gibt grundsätzlich schöne Remixe von tollen Jazz-Songs. Ja. Kennst du dieses großartige Nina Simone-Album, Remastered and irgendwie sowas? Nein, ich bin eher der große Nino De Angelo-Remixer. Oh. Das ist eher meine. Kennst du Nino De Angelo? Ja, kenne ich. Ich wollte nur noch kurz vervollständigen. Ja, also das die Frisur Album, trage ich übrigens gerade. Unten immer zum Podcasten. Ja. Okay. Wusstest du, dass Nino De Angelo von Dieter Bohlen produziert wird, jetzt neuerdings? Ja, eigentlich ist es wirklich traurig, wenn man über Jazz spricht und dann kommt man zu Nino De Angelo und dann zu Günter Bohlen. Da habe ich echt wirklich ein Problem mit, Chris. Lass es mich trotzdem noch kurz vervollständigen. Nina Simone, das Album, das man sich unbedingt mal anhören sollte, heißt Remixed and Reimagined. Ja. Kannst du es übersetzen? Reimagined, neu interpretiert. Großartig. Deswegen sprechen wir auch über einen doch eher im englischsprachigen Raum ansässigen Sport, nämlich MMA, UFC. Ah. Das ist unser Programm hier eigentlich. Aber es gibt ja noch eine zweite Sache, die sich zugetragen hat in meinem Leben und das passierte gestern Abend. Gestern Abend war ich Sport machen, Chris. Okay. Ja, ich bin gejoggt übers Feld. Ah, das ist aber scheiße. Kann man schnell umknicken? Nein, da gibt es schon so Wege zwischendrin. Also auch asphaltierte, aber es ist halt dennoch dann rechts. Naja, klar, Feld. Asphaltierte Wege auf dem Feld. Ja, übers Feld, das gibt es halt nur. Du kennst also praktisch nicht diese betonierten Wege, damit, keine Ahnung, irgendwelche Mähdrescher oder sonst irgendwas da bequem hinfahren können. Ich komm aus Niedersachsen, da gibt es nur detonierte Wege. Na gut. Auf jeden Fall bin ich da lang gejoggt und man kann sich natürlich vorstellen, also ich bin ja sowieso gerade auf meiner Mission, dass ich am 13.12. beim Happy Day Podcast im Best Shape bin, weil ich da die Jamie und also die treffe ich da. Mhm. Und da gilt es natürlich, sich von seiner besten Seite zu, also ja. Nicht nur auf den guten Engel Tobi hoffen. Nein, das natürlich nicht. Und auf jeden Fall renne ich da so rum und sehe dann, also ich muss dazu sagen, ich hasse Hunde, ja, und immer passiert mir sowas, dass irgendwelche Arschlöcher... Was hast du mehr, Hunde oder Katzen? Hunde. Okay. Es passiert mir immer oft, dass so Arschlöcher ihre Hunde nicht anleinen. Und so war es auch diesmal. Ich renne da so und dann kommt so ein behaartes Schwein, sag doch ruhig. Behaartes Schwein kommt da angerannt. Das war so eine Art Golden Retriever, eine Kreuzung zwischen Golden Retriever und einem Stück Kacke. So, und kam dann so angehüppelt und als ich das so, also der kam so seitlich von der Seite halt und als ich das so gesehen habe, wusste ich, wegrennen ist zwecklos. Und bin dann so langsamer geworden und wollte es aber so erst so weglächeln, so, ach ja, mich mal, stört mich ja überhaupt nicht hier mit diesem Hund, weil ich konnte das Härchen schon sehen, aber das Härchen hat sich da nicht so sonderlich drum gekümmert, ob der Hund da jetzt... Dümmsten Schweine. Ja, ja. Und der Hund kam immer näher und ich wurde immer langsamer, bin einfach stehen geblieben. Und dann hat sich was zugetragen in meinem Leben, das mich, glaube ich, verändern wird. Zeitlebens. Mhm. Och, jetzt bin ich mal gespannt. Der Hund hat dann seine Nase hinten an mein Arschloch, also hat da geschnuppert. Ja. Und dann stand ich dann. Weil ich habe ja auch Angst gehabt, was der machen könnte. Am Arschloch nicht viel. Naja, gut, aber das ist ja jetzt nicht allzu weit. Also sag ich mal so, wenn der Hund jetzt sich da dann doch irgendwie animiert fühlt, mal ein Testbissen zu setzen, ist relativ viel in Jeopardy, sagt man, glaube ich. Also stand ich da, ich stand wirklich da bewegungslos und der Hund hatte seine Nase im Arsch bei mir. Und hat dann immer so so komisch, wie halt Hunde, so blöde, wie halt Hunde sind. So gemacht. Und ja, das Komische für mich war halt, also ich konnte mich, kennst du das, wenn so Leute, die Nahtoderlebnisse hatten, davon berichten, wie sie auf sich selber herabblicken konnten? Wusstest du, dass man in Träumen immer auf sich in der dritten Person guckt? Also man sieht sich nie aus der Ego-Perspektive, wenn man in Träumen ist. Wusstest du, dass... Da muss man gar nicht eine Nahtoderfahrung wusstest haben. Wusstest du, dass Fragen mit Gegenfragen zu beantworten völlig bescheuert ist? Nee, damit wollte ich nur sagen, ja, ich weiß, was du meinst, weil das hat man auch in Träumen. So. Und dann habe ich mich praktisch aber seitlich gesehen, wie ich da stand mit diesem Hund im Arsch. Ja. Wie mich praktisch auch andere Leute da sehen konnten. Mhm. Hattest du eine kurze Hose an? Nein, eine Jogginghose. Aber die müssen sich schon gefragt haben, was lief hier wohl falsch, dass dieses Bild zustande kam? Ich weiß nicht, ob manche Eltern vielleicht ihren Kindern sogar die Augen zugehalten haben, weil ja, man stelle sich das vor, ein fast 2 Meter großer Mann Hühne steht da mit einem Hund im Arsch. Ja. Ja, und dann kam ja das Härchen und der hatte auch nicht irgendwie das Bedürfnis, da jetzt irgendwie schneller zu werden oder so. Es scheint für so einen Hundehalter eine völlig normale Situation zu sein, dass der Hund irgendwo so eine Nase im Arsch von irgendwelchen Lebewesen hat. Und da stand ich dann, bis er dann kam. Und ich habe mich wirklich nicht bewegt. Ich habe dann, ich glaube, 2-3 Mal so leise gesagt, du bist ein Feiner, habe ich so gesagt. Was auch wieder komisch rüberkommen könnte, wenn das einer mitbekommen hat, dass er praktisch seine Nase in meinem Arsch hat und ich ihm auch noch Komplimente dafür mache. Du bist ja ein Feiner, habe ich gesagt. Mhm. Ja, und irgendwann kam dann der Besitzer und hat dem Spuk ein Ende bereitet. Ja, hat den Hund abgezogen. Mhm. Und mir war danach auch nicht mehr nach Laufen zumute. Das komplette Fitnesskonzept auch überdacht. Lass ich. Da hat sich der Hund deinem Arsch losgesagt. Das ist unfassbar eigentlich. Kann ich den anzeigen wegen sexueller Nötigung? Den Hund? Mir egal. Ich fühle mich wirklich sexuell genötigt. Das wäre mal ein Präzedenzfall wahrscheinlich, wenn man irgendwie als Hundehalter, der vielleicht auf 2 Meter große Männer steht, seine sexuelle Orientierung oder Neigung projiziert auf seinen eigenen Hund. Naja. Und den als quasi als Fernbedienung für seinen eigenen Penis nimmt. Ich würde das Ganze natürlich aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sich der Besitzer daran ergötzt, wenn sein Hund die Nase im Arschloch eines anderen Mannes hat. Ja. Das sind einfach Lebenssituationen, mit denen rechnet man einfach nicht. Die man aber definitiv mal, vielleicht sogar ausdiskutieren sollte. Definitiv. Vielleicht könnten wir da auch wen anrufen. Nee, wenn Schüler vielleicht zuhören, dass die das mal im Religionsunterricht ansprechen. Werte und Normen heißt das heutzutage. Wie sich das praktisch, wie damit umzugehen ist. Ist ja auch ein Lebewesen. Zwar ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr unterbemitteltes Lebewesen. Ein dummes Dreckschwein. Ja. Eigentlich könnte man Hunde auch alle. Was ich ja geil finde, sind die diese Köder auslegen mit den Nägeln drin. Finde ich geil. Ja, das könnte man meiner Meinung nach mit diesen verfotzten Katzen, die lügen einen ins Gesicht schon. Ja, aber Katzen sind Gott sei Dank nicht so oft draußen. Das ist wahr, aber meine Freundin hat ja auch eine Katze und die, wenn die einem schon angucken, die lügen dich an. Echt? Deine Freundin hat eine Muschi? Mhm. Und cool. Ich finde, das sind die widerlichsten, dieses Geschnurr, da könnte ich den schon in... Eine schöne Geschichte, eine ganz schöne Geschichte. Dennis, wenn du das gerade hörst, ich weiß nicht, ob ich genau die Geschichte wiedergebe. Wenn es falsch ist, dann machen wir zur nächsten MMA-Radio-Ausgabe, holen wir dich kurz rein. Aber lass mich die Geschichte ganz kurz erzählen. Ich muss auch noch kurz was fragen. Erstens, du erzählst aber jetzt hoffentlich nicht eine Geschichte von deiner Freundin, ihrer Muschi. Und Zweitens, hört der Dennis MMA-Radio? Den Anfang bestimmt. Okay. Auf jeden Fall hat Dennis einen Kumpel, die Geschichte ist vom Dennis, der hat er mir erzählt. Der Kumpel hat sich getrennt von seiner Freundin. Die Freundin ist ausgezogen. Und hat die Muschi dagelassen. Hat die Katze dagelassen. War die Muschi rasiert? Jetzt mal ohne Scheiß. Weil ich habe ja gehört, wenn es so ganz warm wird in Russland, rasieren manche die Muschis. Das kann ich dir nicht sagen, aber das frage ich gerne nochmal nach. Ja, okay. So, und er hat sich das Spiel halt 2 Tage gegeben und hat dann gesagt, die Freundin angerufen, so, ich schmeiß die Katze aus dem Fenster. Die Muschi? Hol die Muschi ab, sonst schmeiße ich sie aus dem Fenster. So, hat sie gesagt, ja. Tag später kam sie nicht. Hat er die Katze aus dem Fenster geschmissen. Die Muschi aus dem Fenster geschmissen? Ja, hat er die Muschi aus dem Fenster geschmissen. Aber so eine Katze, so ein widerliches die Muschi Pissviech. Ja, das ist wirklich das Tier des Teufels, dieses ekelhafte Viech. Diese Muschis. Kam tatsächlich am Abend wieder durch die Balkontür rein. Da kam eine Muschi durch die Balkontür? Definitiv. Hat das Drecksviech überlebt? Gibt's doch nicht. So. Abend später hat er wieder seine Freundin angerufen und er hat gesagt, ich habe sie aus dem Fenster geworfen, sie ist wiedergekommen. Letzte Chance, komm morgen früh, hol die Katze ab. Die Muschi. Die Muschi. Die Frage ist, wie reagiert man, wenn eine Muschi durch die Balkontür kommt? Das kannst du mir ja bestimmt dann erzählen, wenn Jamie. Auf jeden Fall hat er gesagt, hier, hol sie nächsten Morgen ab, sonst passiert was anderes mit dem Viech. Muschi. Sie kam natürlich wieder nicht, die Freundin, um ihre Muschi abzuholen. Sie kam nicht. Hat er sich gedacht, ja, du dumme Fotze, dann fick dich. Hat er die Katze genommen, die Muschi, am Kopf gepackt und am Schwanz. Ja. Hat er am Kopf und am Schwanz gepackt. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob ich die Geschichte zu Ende hören will. Das war wohl ein ordentlicher Berserker, der Typ. Mhm. Und hat den Knallbonbon gemacht, wie ich ihn darauf getauft habe, den Move. Er hat die Katze am Schwanz und am Kopf so gemacht und hat einmal gezwitschert, das Viech, bumm. Und dann, ja, dann hat er das tatsächlich im Müll geworfen. Und ich fand diese Geschichte, weil ich Katzen unfassbar scheiße finde, fand ich die sehr erheiternd, die Geschichte. Das geht nicht. Das darf man nicht machen. Okay, aber so spielt er sich das wohl tatsächlich ab. Also Muschis darf man nicht zerreißen. Nein, das ist wahr. Das ist wahr. Aber ich fand es dennoch lustig. Nee, das finde ich nicht lustig. Das finde ich wirklich unanständig. Wirklich unanständig. Geschichte, ne? Aber naja. Weißt du, mit so Nagelködern erlebst du den Tod an sich nicht mit. Ach so. Kannst du ja auslegen und dann düst du einfach ab. Und dann siehst du einfach, wie es immer weniger Hunde werden. Ja. Aber eine Katze zerreißen. Kommt mir auch. Der wurde einmal das Rückgrat einmal durchgezwirbelt. Ja, aber ist doch. Im Prinzip kann man auch sagen, es war eine Stretchübung. Das finde ich aber auch. Ich würde das niemandem wieder erzählen, Chris, wenn ich du wäre. Das ist eine Geschichte, die keiner gutheißen wird. Außer vielleicht dumme Menschen. Und auch eine, die ja nicht lustig ist. Ja. Ehrlich gesagt ist die sehr, sehr traurig. Ja. Wieso hat er denn die Muschi nicht einfach rausgelassen? Das weiß ich nicht. Es gibt doch so viele andere Wege. Vielleicht sprichst du das nochmal mit den Typen durch. Ich selbst kenne ihn nicht. Klar, aus rechtlichen Gründen hätte ich das jetzt auch gesagt. Aber du bist bei uns natürlich sicher. Tja, nach diesen wirklich heiteren Geschichten von Chris Von dir nicht, wenn du deine Köder mit Reißzwecken verteilen willst? Ja, ich hab's ja noch nie gemacht. Ja. Habe ich auch mal anderes gehört. Von wem? Von Melli. Also, auf eins kannst du dich verlassen. Sollte ich jemals auf die Idee kommen, Hunde mit irgendwelchen Reißzwecken oder Nägeln töten zu wollen, ja, wird mich Melli davon abhalten. Na gut. Da brauchst du dir mal gar keine Sorgen machen. So, jetzt aber mal zum eigentlichen Kernthema dieses Podcasts. Und Tinas neuer World Champion. Erstmal müssen wir dazu kommen, dass wir auf iTunes uns schon wieder eine Bewertung verdient haben. Eine 5-Sterne-Bewertung. Eingeheimst haben, eingefangen haben. Überschrieben mit Ricky Heil, Christoph Geil. Okay. Letzte Ausgabe hat mich richtig neugierig gemacht. So wie Christa abgegangen ist während des Kampfes vom MMA-Guerrero. Hab es mir angeschaut, bin jetzt großer Fan von MMA und von Ricky und Chris sowieso. Danke, danke, danke. Das war ein Zitat übrigens von Karl-Heinz Rummenigge. Der hat mal eine Laudation über Uli Hoeneß gehalten, in der kam 27 Mal Danke, danke, danke vor. Ja, wenn hinten noch Pofanke gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich von Helge Schneider. Ja. Auf jeden Fall, das war unsere 14. 5-Sterne-Bewertung. Mm. Das ist unfassbar. Vielen Dank. Danke, danke, danke schön. Und deswegen, Chris, gibt es jetzt die Aktion 20. Juhu! Bis zum Ende des Jahres möchten wir 20 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes geschafft haben, Chris. Das ist das, was wir uns vornehmen für den Rest des Jahres. Das ist letzten Endes unsere Idealfigur. Ins Jahr 2014 wollen wir mit 20 5-Sterne-Bewertungen starten. Es fehlen nur noch 6. Ja. Es ist natürlich möglich, dass der ein oder andere jetzt sagt, naja, vielleicht habt ihr einfach auch nicht mehr Hörer als diese 14. Das könnte sogar sein, aber man kann natürlich auch seine Freundin oder andere Freunde einfach doppelt dann praktisch abstimmen lassen. Dass man sagt, hey, du hast da auch ein iPhone, geh doch mal hier auf... Ja, oder einfach mal, wenn man irgendwie, jetzt ist ja auch bald wieder Weihnachtsmarkt, dann geht doch einfach mal zum Weihnachtsmarkt und fragt mal alle Leute, habt ihr schon 5 Sterne dem MMA-Radio gegeben? Genau, so. Und dann kann man das so ein bisschen hypen einfach. Das wäre toll. So. Ja. Also das ist die eine Aktion. Und dann habe ich mir noch eine Aktion ausgedacht, die nennt sich Aktion 50. Und da will ich 50 Facebook-Likes bis Ende des Jahres gerne haben. 29 haben wir jetzt. Ach schon? Unberechtigterweise, muss man dazu sagen. Ja. Bei 50 geht's voll ab. Also 20 iTunes-Bewertungen, 5-Sterne-Bewertungen und 50 Facebook-Likes, kann man sich gar nicht ausmalen, was dann passiert. Das dann brennt die Bude. Das glaube ich. Und ich gehe da jetzt auch wirklich ins Eingemachte, was Versprechungen angeht. Es ist, also keine Sorge, es wird keine 24-Stunden-Ausgabe geben. Mhm. Sprich, der Podcast wird weiterhin bestehen bleiben. Das muss man ja dazu sagen. Also immer, wenn eine 24-Stunden-Ausgabe angedroht wird, das ist das sichere Indiz dafür, dass... das Projekt explodiert? Ja, dass das Projekt dann demnächst eingestellt wird. Das ist in diesem Fall ausgeschlossen. Nein, Chris, ich habe mir überlegt, ob wir... eine Aktion wiederholen sollen, die wir letztes Jahr zum Thema Wrestling gemacht haben. Es waren so viele Aktionen und die Zeit war so beschämt für mich. Was war denn da? Na, wir hatten uns da mal hingesetzt und haben die Zukunft des ein oder anderen Wrestlers damals besprochen. Klingelt da nichts bei dir? Doch, das weiß ich noch. Willst du wissen? Days of Future Past? Nee. Nee, das kann ich dir genau sagen, wie das heißt. Und zwar, suche ich es gerade noch. Good Days and Bad. Ja, irgendwie future? So. Genau. Good Times, Great Memories. Ja. Ich würde sagen, wenn wir das erreichen, dann ziehen wir so eine Show durch, machen einen richtig schönen Abend. Ja. Und zwar an Silvester setzen wir uns da hin. und machen vielleicht bis dahin schon eine Live-Show mit Anrufer und alles drum und dran. Also ich würde sagen, wenn wir das schaffen, 50 Facebook-Likes und 20 iTunes 5-Sterne-Bewertungen. Ich glaube, dann müssen wir wirklich die nächste Stufe zünden. Dann gibt's hier, also für alle Cult of Personality und Non-PG-Freunde, dann gehen wir in diese Richtung. Dann legen wir jetzt einfach zu, habe ich mir gedacht. Okay. Dann machen wir eine Live-Geschichte. Vielleicht bauen wir unser Programm noch ein bisschen aus und so. Sollen wir auch eine eigene Combat-Schule aufmachen? Combat. Hat das was mit Wetten zu tun? Mhm. Ja, dann machen wir's. Ein Wettbüro. T-Shirts wird's dann geben. Oh. Das ist, im Endeffekt ist das eine Art Liebesbeweis. Soll ich dir mal sagen, wie viele 4-Engen-2-Elber T-Shirts wir schon verkauft haben? Ja. Kann ich dir gar nicht sagen. Oh. Na, dann machst du nachher mal eine kleine Zwischenrechnung und sagst es uns dann. So. Ich finde, nach dieser kurzen und prägnanten Einleitung, sind ja nur 20 Minuten gewesen, können aber wir jetzt zum, ich, ja, ja, ja. Wenn es in einer Live-Situation, quasi in so einer jetzt echt Aufnahmesituation, da ist man ja auch ein Stück weit immer ein bisschen ehrlich. Ja. Und du hattest ja vorgestern eine großartige Idee für ein Podcast-Format. Ich frage dich jetzt hier offiziell, machst du mit mir mit? Ansonsten mache ich es auch alleine. Dann machst du deine eigenen Top 5. Du kleines Halt! Verdammt! Halt die Fresse! Ja, nee, sowas, Chris, da kennst du mich doch mittlerweile. Wenn, sag an! Ja, wenn solche Sachen einfach... okay, also ich kann es ja mal konkretisieren. Meine Idee war, dass sich Chris, ich und vielleicht noch weitere Personen zusammensetzen. Hallo Philipp! Nee, ich würde das gar nicht so sehr jetzt auf einen Namen beschränken. Okay, Philipp, hallo! Ja, ich muss doch mal grüßen. Dass wir uns hinsetzen und einfach... Michi, wartest du mal kurz? Jetzt warte ich nicht. Zu diversen Themen über... Ja, Top 5 machen. Ja, so. Ja. Ich wusste aber nicht, dass dieses Top 5-Modell schon von den Schwachmaten von sanft und sorgfältig bedient wird. Und dann bin ich einfach so, dass ich mir denke, okay, die Idee ist gut und da gibt's offensichtlich einen Podcast, der extrem viel mehr Hörer hat als ich und ich gehe davon aus, dass dann auch noch wirklich gut macht, dann möchte ich jetzt mich nicht da versuchen, irgendwie an so ein an so eine Geschichte anzudocken, weil es wird dir so ausgelegt werden, dass du es da gehört hast und das jetzt nachmachen willst. Aber Chris, wir können es jetzt pass auf, Moment. Sanft und sorgfältig nennen. Moment, ich habe schon eine neue Idee, die ich dir zur richtigen Zeit unterbreiten werde. Diese Idee beinhaltet Ähnliches. Beinhaltet Ähnliches. Aber ist dann doch ganz anders. Deswegen lass uns das irgendwann besprechen, wenn der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ich weiß, ich mache dieses Top 5 Ding. Ja, das kannst du machen, ich nicht. Da bin ich, es gibt so eine Art Ehre in mir, die es verbietet, Dinge, auch wenn ich nicht wusste, dass es das vorher gibt, aber Dinge nachzumachen, wirklich so offensichtlich nachzumachen, wenn es da jemanden gibt, der, wenn die, weißt du, wenn das jetzt irgendwie Reds wäre oder so, dann wäre es mir egal. Reds. Wer? Aber wenn es halt sanft und sorgfältig ist, dass wirklich von jedem Arsch und seinem Bruder gehört wird, dann möchte ich mich da nicht vergehen dran. Nee, das steht keinem gut zu Gesicht. Jetzt aber zum eigentlichen Business hier bei MMA Radio, die UFC. Und Chris, für dich habe ich noch eine Meldung. Das kommt einem schon vor, wie als ob es Monate her ist. Aber es gab ja mal diesen großartigen Kampf Junior dos Santos gegen Cain Velasquez. Ja. Und da habe ich das war der Fight, der Prelims-Fight von dem Melendez-Sanchez-Fight, ne? Oh, sind wir aber wieder auf dem Katzengeschichten-Humor-Niveau. Möchten wir da wieder weg? Wieso, das war kein. Das war bierernst mit der Katze. Okay. Also auf jeden Fall fand ich folgende Meldung ganz interessant, dass sich Junior dos Santos an Großteile des Kampfes nicht mehr erinnern kann. Ja, pass auf, jetzt kommt aber die geilste Geschichte. Verstehen. Pass auf, aber jetzt für mich der Hammer. Junior dachte, dass der Kampf nach der zweiten Runde beendet worden ist. Bitte was? Ja. Hat er gesagt, in Brasilien. Er dachte, der Kampf wäre nach der zweiten Runde beendet worden. Dann war er wirklich nur im Autopilot nach der zweiten. Scheint so. Ist aber schon krass, oder? Also ich meine, da könnte man jetzt nun wirklich nochmal das Argument ranführen, dass vielleicht dann doch aus der Ecke von Junior dos Santos mal einer hätte das Handtuch werfen können. Also, und vor allen Dingen muss man sich natürlich auch fragen, was das für Ärzte sind, die die Tauglichkeit dieser Kämpfer überprüfen. Die erste Tauglichkeit nach der zweiten Runde war ja, als die Ringärztin kam, are you okay? kam ja. Und das hat wohl gereicht. Ich finde die zweite Tauglichkeitsprüfung auch gut. mit diesen zwei Fingern. Ich meine, da kommt ja nie jemand drauf, weil die zeigen ja wirklich immer andere Anzahl an Fingern. Ja, hast du ja schon auch mal jemals gesehen, dass jemand mehr oder weniger als zwei Finger gezeigt bekommen hat? Es sind immer zwei Finger. Immer. Immer. Der Gag wäre mal, wenn eine sechs Finger an einer Hand zeigen würde. Das wäre lustig, aber das passiert eben nicht. Es sind immer nur zwei Finger. Es werden zwei Finger hochgehalten und du könntest theoretisch einfach, wenn der reinkommt, schon immer nur die ganze Zeit two, yes, I'm okay schreien. Und ja, aber ja, da müsste die UFC vielleicht nochmal nacharbeiten. Ich bin dann unzufrieden, dass Junior dos Santos sowas danach sagt. Das kann nur Auswirkungen auf sein späteres Leben haben und das möchten wir ja nicht. Genau, das seit dem einen Vorfall da kann man sich wirklich vorstellen, was es für Spätfolgen gibt, wenn man immer wieder viele Gehirnerschütterungen bekommt. Du meinst von Dennis Retzler? Da möchte ich nicht drauf eingehen, was er für Verbrechen in den letzten Jahren verübt hat. An der Menschlichkeit. Ja, du weißt, man sollte sich mit so Anschuldigungen eher zurückhalten. Chris, nein, lass mich da einfach dich bremsen. Ricky, ich sage nur, das Öfteren... Ja, so, jetzt gehen wir mal zum nächsten Thema übrig. Und zwar... oh Gott, das hätte ich dir niemals erzählen dürfen. Und zwar... Alexander Gustafsson hat endlich einen Gegner. Hat einen Gegner, wurde am Samstag bekannt gegeben, er trifft auf Rogério Nogueira Little Nog in London am 8.3. Ja. Ist natürlich ein bisschen komisch, dass sie den Kampf nicht in Schweden stattfinden lassen, sondern nach London. Nicht verlegen, aber da ansetzen jedenfalls. Mhm. Finde ich schon interessant, weil eigentlich, also sie sind ja definitiv in Schweden, und eigentlich würde man ja denken, den bringen wir nach Schweden, da brennt die Hütte. Bin ich mir sicher. Aber sie verlegen es nach London. Entweder sie denken, dass Gustafsson schon so ein Potenzial hat, egal wo er auftritt in Europa, für wirklich mächtig Stimmung zu sorgen. Und zu Headline oder was? Ja, und auch für Stimmung zu sorgen. Ich glaube, das ist schon nochmal ganz wichtig, dass da wirklich die Bude brennt. So. Und es gibt ja, außer Bisping, fällt mir jetzt spontan kein Engländer ein, der so ein Gustafsson-Niveau hat. Ich glaube, auch Michael Bisping hat dieses Niveau nicht. Kommt auf den Gegner drauf. Er hat aber in Manchester abgefeiert am Samstag. Richtig. Aber ich glaube, Gustafsson, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Gegen Little Nog ist ein cleverer ausgewählter Gegner. Das ist jetzt kein Fallobst. Ja, immerhin hat er Rashad Evans besiegt und, aber es ist auch ein Gegner, der eigentlich für Gustafsson keine großen Probleme bedeuten sollte. Und, also Build-Up-Fight für etwaiges Titelmatch wieder. Das ist nicht mehr in Frage zu stellen. Also Dana White hat gesagt, wenn John Jones seinen Kampf gegen Teixeira gewinnt und Gustafsson seine Geschichte gegen Nogueira, dann gibt es als nächstes diesen Kampf. Den wollen Jones, wir, glaube ich, alle sehen. Absolut, aber es ist natürlich dennoch ein Risiko, finde ich. Weil, wie ich ja gerade eben schon sage, also mal ganz davon abgesehen, dass Glover Teixeira auch noch besiegt werden muss von John Jones, ja, ist auch Nogueira nicht irgendwie einfach mal so weggeboxt oder so. Also es gibt schon noch einfachere Gegner. So, das meine ich. Also die Gefahr ist natürlich, dass einer der beiden verliert und wir diesen Kampf nicht sehen werden. Davor habe ich irgendwie so ein bisschen Angst. Erstmal nicht sehen. Selbst wenn beide verlieren sollten, was nicht passieren wird, dann wird es irgendwann diesen Fight geben. Da wird es dieses Rematch geben. Egal, ob jemand Champion ist oder nicht, weil alle wollen diese Schlacht nochmal sehen. Ja, ich hoffe, dass es dazu kommt. Es wäre halt so schade. Also, wenn es nicht zustande kommt. Du bist ja ein Befürworter der Teixeira-Nummer, dass man sagt, okay, Jones soll jetzt... sehe ich grundsätzlich auch so. Was heißt Befürworter? Das ist einfach nur fair, meiner Meinung nach. Ja, klar, sehe ich auch so. Will ich überhaupt nicht widersprechen, aber ich habe so Bock gehabt auf diesen Kampf. Dass ich irgendwie jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen hippelig bin, dass da noch was dazwischen kommen könnte. Ich hoffe einfach, dass es alles klappt. Dass wir diesen Kampf sehen, Jones gegen Alexander Gustafsson 2. Und vielleicht, ich weiß nicht, sie haben am Samstag gesagt, sie wollen nach Malmö, nach Schweden. Jetzt weiß ich nicht, ob es da schon ein Date für gibt. Wenn nicht, vielleicht machen sie es ja in Malmö. Stell dir das mal vor, in Schweden. Gustafsson gegen Jones 2. Glaube ich natürlich nicht, dass das passiert, aber... Dann ist erst dieses Hostile Environment für John Jones. Das wäre schon geil, ne? Die würden ihn, glaube ich, derbe ausbuhen. Ja. Und das wäre der Wahnsinn. Warum Malmö? Boah, das kann ich nicht. Ja gut, das ist Sports Capital von Schweden. Okay. Stockholm war jetzt zuletzt dann immer Austragungsort und vielleicht wollen sie da auch so ein bisschen expandieren. Ja, Malmö ist aber auch die Sports Capital von Stockholm. Ah, siehst du, dann macht das doppelt Sinn. Ich weiß gar nicht, wo der Alexander Gustafsson herkommt. So. Also ich guck mal kurz gerade nach. Hättest du uns auch gemacht, nur das weitererzählt. Oder so. Als wäre mir fast mal Havanna umgefallen. Das wäre ja was gewesen. Also, der kommt Fighting out of Stockholm. Bedeutet natürlich nicht zwangsläufig, dass er da geboren wurde, aber vieles deutet darauf hin, dass er aus Stockholm kommt. Gut, gut, müssen wir damit leben. Weitere Sachen, die angekündigt wurden, lange von uns besprochen, nun bestätigt. Dominic Cruz feiert sein Comeback als Bantamweight Champion. Gott sei Dank. Und trifft auf Hennen Barrau. Das Ganze findet statt am 1.2. bei UFC 169. Da gibt's dann, danach gibt's dann endlich einen definitiven Bantamweight Champion. Ist ein bisschen, also ich bin echt gespannt, wenn Dominic Cruz das Ding gewinnt, also dann mag ich, glaube ich, aus. So. Aber ich gehe schwer davon aus, dass Barrau das Ding gewinnen wird. Und bereits feststand ja der Kampf von Jose Aldo gegen Ricardo Lamas, der findet ebenfalls am 1.2. in Newark statt, bei UFC 169. Da geht es dann um den Featherweight-Titel. Lamas ist auf Rang 2 gerankt im Featherweight. Und also zwei Titelkämpfe für 169 finde ich schon gut, finde ich sportlich. Bantamweight, Featherweight, da freue ich mich drauf. Mhm. Das macht bestimmt Spaß. Dann weitere News. Ihr merkt, wir sind ja gerade in unserem kleinen News-Update. Gibt es keine medizinische Freigabe für einen Kämpfer namens Robert Drysdale. Jetzt sagt der Chris, was soll denn das sein? Also der Typ hätte bei 167 antreten sollen. Bislang unbesiegt 167 Kämpfe. Wie komme ich denn auf 178, weil da 167 steht? Nein, nein, 6 Kämpfe, keine Niederlage. Da stand nur die Zahl 167 und das hat mich jetzt so ein bisschen aus der Fassung gebracht, muss ich fast schon sagen. Der Typ hat jetzt keine medizinische Freigabe bekommen und der Grund dafür sind zu hohe Testosteronwerte. Mm. Ja, man hat ihn getestet. Alistair Overeem, ich höre dir trapsen. Ja, es geht so in die Richtung. Also ich kann dir jetzt natürlich noch nicht hundertprozentig da genau erklären, was da passiert ist, weil ich die News erst kurz bevor wir zu senden begonnen haben, gelesen habe. Und er hätte gegen Ednaldo Oliveira kämpfen sollen. Dann wurde mittlerweile auch schon ein Ersatzgegner bekannt gegeben. Und ich, Idiot, habe es mir nicht aufgeschrieben. Also gucken wir einfach mal auf UFC.com und schauen uns, wer jetzt gegen den Oliveira antritt. Chris, du bist, denke ich mal, auch schon mittendrin beim Durchsuchen. Ich bin mittendrin. Das ist ja auch die großartige Card, wo Young Pettis sein Debüt feiern wird. Ach, Young Pettis? Ja, der junge Pettis. Ja, das könntest du auch sagen. Ich finde den Typen gar nicht hier. Wie heißt der? Ednaldo Oliveira. Haben sie den Kampf komplett von der Card genommen oder was? Gibt's doch gar nicht. Vielleicht bin ich in der Ente aufgesessen. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Nee, es ist schon verbrieft. Der Typ sollte bei 167 antreten und ja, Testosteronwert ist auch so ein Thema eigentlich. Also, da kommen wir vielleicht nachher noch kurz dazu. Nee, der sollte bei 167 antreten, definitiv. Und zwar gibt's ja auch den guten Vitor Belfort. Und wir sind ja hier der Podcast, der ganz nah am Einsteiger-UFC-Fan ist. Und Vitor Belfort, dem wird nicht nur unterstellt, sondern da ist eigentlich erwiesen, dass er, nicht eigentlich, sondern da ist es erwiesen, der macht eine Testosterontherapie, kämpft wahrscheinlich nur noch deswegen in Brasilien, weil er hier in den USA keine Freigabe bekommen würde mit diesen Werten oder mit den Testosterongeschichten da. Das kann es aber auch nicht sein. Naja, die UFC tut da so ein bisschen so rum, so so ist das eigentlich gar nicht. Ist alles im Rahmen der Regeln und ja, ist alles sehr schwammig. Und wie du schon sagst, irgendwo ist da nicht unbedingt eine klare Linie seitens der UFC zu erkennen, finde ich. Also, Dave Meltzer hat mal gesagt, wenn du Testosteron brauchst zum Kämpfen, dann hör halt auf zu kämpfen. Also, weißt du, dann ist halt einfach vorbei. So. Also, ich kann das irgendwie auch nachvollziehen, finde ich. Also, was soll das für eine Begründung sein, dass du jetzt Testosteron nehmen darfst, nur weil dein Testosteronwert weiter unten ist als der eines normalen Menschen. Ich meine, der eine kann vielleicht ein bisschen besser gucken. Darf der andere jetzt dann deswegen näher ran beim Schlag? Oder weiß ich, es gibt doch immer so Nachteile. Der eine hat eine längere Reichweite. Soll der andere jetzt dann breitere Handschuhe kriegen, damit er die Reichweite ausgleichen kann? Ich meine, das ist doch was natürlich Gegebenes. Und wenn du halt einfach einen sehr niedrigen Testosteronwert hast, dann ist das halt einfach das Problem, das du hast, wenn du im Oktagon stehst, wie vielleicht ein anderer Kämpfer einfach eine geringe Reichweite hat oder Körpergröße oder so. Ich finde das nicht akzeptabel. Und ich finde es überhaupt völlig unverständlich, dass die UFC sich da nicht klarer von distanziert. Es ist immer so eine, wir finden es nicht gut, Sache. Weißt du? Das finde ich scheiße. Finde ich richtig scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gerade diese Vitor Belfort-Nummer ist halt so ein Ding. Jeder weiß, was da abgeht, was da für ein Scheiß im Hintergrund passiert. Und die UFC trägt es stillschweigend, möchte ich so sagen, mit. Das ist aber komisch. Ich finde es auch komisch, aber wahrscheinlich zählt am Ende dann die Kohle, die sich verdienen lässt. Oder weiß ich nicht. Es gibt ja nur einen Grund. Es gibt doch meistens nur den Grund der Kohle. Sind wir uns doch beide einig. Ja, das ist wahr. Also das geht doch da ja nicht um, weil sie einen Vitor Belfort so lieb haben. Ich meine, sie würden doch viel mehr, aus meiner Sicht, viel mehr Publicity-mäßig für Aufsehen sorgen, wenn sie einen der Top-Contender im Middleweight vor die Tür setzen, weil sein Testosteronwert zu hoch ist und er sich da offensichtlich mit fragwürdigen Substanzen über Wasser hält. Ja, das würde doch viel mehr Aufsehen erregen. Aber das machen sie halt nicht. Deswegen muss es ums Geld gehen. Und das finde ich kacke. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss habe ich die Company gar nicht eingeschätzt. Ja, es dass ist man halt da, dass man geldgeil ist, das setzt sich jeder Company voraus. Aber dass man da wirklich Grauzonen in Kauf nimmt. Vermutlich eine ähnliche Situation wie, wir kommen wieder aus Wrestling bei der WWE, wo es halt auch diesen nach außen hin scheinheiligen, oder die nach außen hin scheinheilige Policy gibt. Wish etc. Oh. Ich meine wirklich diese Policy, die Wellness-Policy, die ist doch auch nur nach außen hin ein Versprechen, dass man dafür sorgt, dass diverse Sachen oder dass Wrestler gesperrt werden, die diverse Sachen zu sich nehmen. Ob das nun prinzipiell so ist und auch für jeden gilt, das weißt du sowieso. Das kann nicht für jeden gelten. Nee, gilt auch wahrscheinlich nicht für jeden, weil sonst hättest du so Leute... Ryback nicht. Ja, zum Beispiel. Und ich denke mal, am Ende zählt die Kohle. Es müsste da mehr Einsicht seitens der UFC kommen und die müssten da vielleicht auch wirklich sich klarer positionieren und vor allen Dingen dagegen positionieren. Ich finde das sehr bedenklich. Sehr bedenklich. Ja. Gut, aber kann halt nicht jeder solche Gene haben wie ich und aussehen wie ein Adonis. Von daher... auch wieder verständlich, wenn der gute Video. Das ist das große Handicap, dass du halt einen zu langen Penis mit dir rumtragen musst. Ja, lustig, dass du es ansprichst, denn ein ähnliches Thema hatte ich heute schon mit der Esther. Die Esther hat mir nämlich geschrieben, jetzt muss ich mal nachgucken, was die mir überhaupt geschrieben hat. Wie geht denn das hier im Internet, wenn man gucken will, was einem jemand geschrieben hat? Du benutzt ja Android Win, ne? Sie hat geschrieben. Schien einfach mal auf den Kopf, dann geht's. Jetzt schreibt sie: Ich höre ständig, ich wäre aufgrund meiner Muskeln zu maskulin, aber das MMA-Radio mich jetzt schon als Mann, andersrum, aber das MMA-Radio mich jetzt schon als, warte mal, irgendwie ist da ein kleiner. Jetzt zu ihr mal der Esther gesagt? Aber das MMA-Radio mich jetzt schon Mann nennt. Ach, jetzt verstehe ich den Zusammenhang erst. Ich habe gestern einen Tweet rausgeschickt, dass wir nicht senden können. Jetzt verstehe ich den Zusammenhang erst. Ich habe viel zu schnell zurückgeschrieben. Egal. Sie hat auf jeden Fall geschrieben, ich höre ständig, ich wäre aufgrund meiner Muskeln zu maskulin, aber das MMA-Radio mich jetzt schon Mann nennt, tut jetzt ein bisschen weh. Verständlich. Und habe ich zurückgeschrieben, und das finde ich wirklich wahnsinnig witzig auch, meine Antwort, ach, maskulin, baskulin, die sind alle nur neidisch. Bei mir heißt es auch immer, der ist, ach, lassen wir das. Ist doch wahnsinnig witzig, oder? Stimmt. Ja, irgendwie würde ich mir noch lachen. Naja, kommen wir zu einer weiteren Geschichte. Hast du Conor McGregor News? Ja, kommt auch noch. Ein riesiger Block. Ein riesiger Block. Ich hab gestern... Warte, halt dir das alles, wir sind gleich da. Wir sind gleich da, dann kannst du alles rauslassen. Ian McCall hat sich verletzt, der sollte bei UFC on Fox... Oh Mann. Moment, es wird doch noch gut. Er sollte bei UFC on Fox 9 gegen Scott Jurgensen antreten. Geht nicht, verletzt. Und für ihn springt ein John Dodson, der Springfrosch. Sehr schön. Ja. Springfrosch, hör doch auf. Habe ich gesagt, kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Gibt Schlimmeres, oder? Ich finde den super. Gibt Schlimmeres, ja. Ja. Super. Ah, jetzt schon? Okay. So, und jetzt, ja, der hat ja wirklich nicht allzu viel auf die Mütze gekriegt mit seinem letzten Kampf. Darum geht's überhaupt nicht. Nee. Sondern ich finde, man sollte sich schon ein bisschen rar machen. Wenn man zu viel immer von sich preisgibt, ist es genauso wie Chester, der workt mir auch fast ein bisschen zu viel. Naja, er ist halt Angestellter bei einem Fernsehsender. Jede Woche muss er da eine Sendung machen. Ja, ich meine aber an seine Fights. Mhm. Geht schon. Geht schon. Okay. Jetzt kommen wir zu einem Mann, dem du ganz... ganz viel abgewinnen kannst. Ja, Kevin Gastelum. Der leider mittlerweile vom Rummelboxer, glaube ich, jetzt baut er die Achterbahn immer auf und ab. Und zwar ist der fürs Justieren zuständig, weil er der Einzige ist, der das rechte und das linke Ende der Achterbahn gleichzeitig im Auge behalten kann. Richtig, wir reden von Benson Henderson. Und der hat sich nun endlich mal geäußert, gegen wen er als nächstes antreten. Finde ich schön, dass du über deine eigene dumme Scheiße noch lachen kannst. Ja, ich bin aber auch wirklich eine absolute, ich bin eine Schmunzelrakete. Ich bin eine einzelne Schmunzelrakete. Ja, auf jeden Fall hat er sich jetzt geäußert, gegen wen er gerne mal antreten würde als nächstes und hat gemeint, er würde gern gegen Rafael Dos Anjos kämpfen als nächstes. Im weiteren Kreise sind auch Khabib Nurmagomedov, Gray Maynard und natürlich ein Rückkampf gegen Gilbert Melendez. Chris, du als Benson Henderson-Fan, wenn du ihm einen Gegner auswählen müsstest, ja? Wen würdest du ihm raten als Aufbaugegner jetzt? Oder du gehst ich ja davon aus. Ich bin ja in der Circle von Benson Henderson. Okay. Ich habe ja schon ein und das andere Mal mit ihm bei Twitter geschrieben. Ach so, ich dachte, du bist auch hier bei der Achterbahn und machst diese geilen Ansagen. Sowas machst du nicht? Könnte ich mir mit deinem tollen Hochdeutsch gut vorstellen. Also Khabib Nurmagomedov. Da muss ich ganz ehrlich sagen, vor dem habe ich ein bisschen Schiss, weil das ist eine Granate. Ja. Rafael Dos Anjos, ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Hast du schon gesehen, der hat, ich muss jetzt googeln, gegen wen er gewonnen hat, aber der hatte zuletzt einen Kampf, den haben wir sogar so ein bisschen entgegengefiebert. Aber du kannst erstmal weiter ausführen und ich erzähle. Also Rafael Dos Anjos würde ich sagen, mach mal, weil ist an Number 6 gerankt und also auch ein Mann mit einem gewissen Standing. Aber natürlich Gilbert Melendez. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man vielleicht da erstmal nach dem Fight gegen Diego Sanchez die Finger von weglassen sollte. Würde ich schon sagen. Weil wer so eine Schlacht gewinnt, egal wie, auch wenn er... Nee, kann man nichts anderes sagen. Ist ein Fight, hat er gewonnen. Dann sollte man vielleicht erstmal den gegen Anthony Pettis antreten lassen und erstmal schön Rafael Dos Anjos. Es wäre natürlich auch Josh Thompson noch eine Möglichkeit. Wenn der jetzt verliert gegen Pettis, dann kannst du natürlich auch sowas machen. Ganz kurz noch was zu... Josh Thompson finde ich auch super. Ja, den mag ich. Rafael Dos Anjos. Übrigens, in Amiland sagen die immer doch Dos Anjos. Aber in Brasilien haben die immer Dos Anjos gesagt. Immer Jos. Okay, dann Rafael Dos Anjos. Und Doppel-L wird ja gesprochen. Und der hat zum Schluss... Doppel-L wird ja ausgesprochen. Ja, ist okay. Der hat jetzt als letztes gegen Donald Cerrone gewonnen. Da kannst du dich vielleicht noch erinnern, das war die Condit Campman 2 Geschichte. Ja. So. Also Benson Henderson, ich würde sagen, komm gegen Dos Anjos. Das würde ich sagen an seiner Stelle. Würde ich das so machen, ja. Dann hat sich das Lager um Gabriel Gonzaga geäußert und diese Nachricht habe ich auch wieder wegen dir mitgenommen. Schneuzer Gonzaga heißt genau, jetzt, glaube ich. Genau. Hast du, wie findest du eigentlich meinen neuen Künstlernamen? Bei Twitter. Wie ist er denn? Ich habe den schon eingereicht, dass ich den bald auf dem Pass stehen habe. Ja, Umberto Cabanossi. Sagt mir nichts. Nee, das bin ja auch ich. Okay. Aber Gabriel Gonzaga möchte unter Umständen als nächstes gegen Stipe Miocic antreten. Mhm, ich liebe Stipe Miocic. Ja, dann würde diese Nachricht freuen, denn Miocic Manager fragte bei der UFC an, ob man dieses Match ermöglichen könnte. Und Gabriel Gonzagas Manager hat sich dazu geäußert und hat gesagt, wir wollen jeden Kampf annehmen, den uns die UFC offeriert. Mhm. Und Stipe ist ein toller Kämpfer und ein Kampf gegen Gabriel würde Sinn machen. Sehe ich übrigens auch so. Mit so einem Kampf könnte sich Gonzaga definitiv einen sicheren Top-10-Platz schnappen. Gewinnt er aber nicht gegen Stipe. Ich würde das auch in Frage stellen, aber im Heavyweight, du weißt es. Weiß man es nie. Ja, es ist einfach, die Chancen sind schon da, dass du so ein Ding mal gewinnen kannst. Also es wäre jetzt auch nicht der größte Upset des Jahres, wenn der Kampf zustande kommt und dann Gonzaga gewinnt. Also ich sage ja weiterhin Miocic, ich mag ihn auch, aber er muss noch ein bisschen was unter Beweis stellen. So richtig zufrieden bin ich noch nicht. Dann, gerade eben haben wir über Donald Cerrone gesprochen. Du kennst Donald Cerrone, ziemlich groß, ziemlich dünn. Mhm. Würdest jetzt vielleicht unter Umständen sagen, gut, er könnte vielleicht eine Gewichtsklasse hochgehen, so wie der aussieht, würde ihm wahrscheinlich das ein oder andere Schnitzel mehr nicht schaden. Mhm. Ja, aber Donald Cerrone ist da ein ganz anderer Typ, denn er möchte ins Featherweight wechseln. Was? Ja. Das hat er mit den kurzen Haaren und... Ja, genau. So, ja? Genau. Er möchte noch eins runtergehen. Er will auf die, also 145 Pfund. Wir sprechen hier von 145 Pfund. Gibt's bei einem Typen, der 7 Fuß groß ist. Nein. Ja. Das ist natürlich schon... Aber eine ähnliche Geschichte ist das doch auch mit... Ich hätte Undertaker? Hätte es fast Scarecrow gesagt, aber wie heißt denn nochmal? Sting? Halt doch mal die Fresse mit deiner Scheiße da. Ja, wenn du immer so Wrestlernamen bringst. Was? Nee, dieser Holländer. Mensch, wie heißt denn der noch? Ganz dünn. Groß. Rudi Carell? Ach, du bist eine dumme Fotze. Aber der ist doch groß und dünn. Aber auch tot. Wo wir wieder beim Undertaker wären. Aber jetzt, wie hieß denn der? Der ist doch auch in einer relativ leichten Gewichtsklasse. Mensch, du bist doch. Helf mir doch mal. Ach, Stipe. Nee, Stefan Struve. Stefan Struve, ja. Ja gut, aber der ist im Heavyweight, Chris. Also, der ist im Heavyweight? Ja. Und der Tätowierte mit dem Iro? Der Tätowierte mit dem Iro. Auch so ein ganz dünner Langro. Der Langro ist die Abkürzung in Norddeutschland für lang und groß. Es gibt mehrere Tätowierte mit einem Iro. Du musst es spezifizieren. Hat es Bizarre oder Batista. Also ich kann dir gerade nicht so richtig weiterhelfen. Lass uns kurz bei Donald Cerrone bleiben. Wie er das Ganze schaffen will, fragt man sich natürlich. Er holt sich Mike Dolce mit in sein Team. Mhm. Mike Dolce ist ja der Fitnessguru der UFC und der hat ja den ein oder anderen Kämpfer schon wirklich zu spektakulären Weightcuts verholfen. Lustig mit Speck und Weightcuts. Ja. Und Donald Cerrone sagt auch schon, Featherweight wäre ein kompletter Lebenswandel. Keine Bud Lights und Budweiser mehr. Und kein Wendy's und anderes schlechtes Essen mehr. Was? Ja. Wendy's ist doch kein schlechtes Essen. Oh doch, ist katastrophal. Also ich habe wirklich viele Burger in meinem Leben in New York gegessen. Aber Wendy's fand ich, da habe ich Dünnschiss gekriegt von. Katastrophe. Katastrophe. Das letzte Mal, als ich im Urlaub Dünnschiss bekommen habe, ist, als ich in der Türkei aus irgendeinem Lehmloch Lammhirn gegessen habe. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum das passieren konnte, ey. Vielleicht hast du dir die Hände nicht gewaschen. Ja, daran wird es auch gelesen. Oder der Koch, der seine HACCP-Richtlinie nicht eingehalten hat in seiner verbissten Lehmhöhle da. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Da sind die sehr genau. Ich glaube, die sprühen auch immer Desinfektionsmittel in die Höhle. Den Eselrücken vorher mit Sakrotan ab. So, vorhin haben wir auch von Jay Sun gesprochen. Der hat natürlich wieder den Hammer gebracht am Wochenende in London. Nee, Quatsch, wo waren wir da? In Manchester. Ja. Da wurde er so befragt zu der ganzen Tough Brazil-Geschichte. Und dann hat er gesagt, ja, ich möchte mir übrigens auch Anderson Silva mit ins Trainerteam holen. Fand ich jetzt schon wieder großartig. Hat er das ernst gemeint? Das ist Bullshit natürlich. Aber er schafft halt jedes Mal irgendwie die große Schlagzeile so abzuliefern. Mindestens einmal in der Woche gelingt ihm das, meistens sogar mehrfach. Und das ist natürlich ein Talent, das ist, finde ich, großartig. Wirklich. Immer wieder Jair Sonnen für einen Schenkelklopfer gut. Ist einfach ein toller Typ. Ist ein toller Typ. So, Chris. Jetzt kommen wir zum großen Conor McGregor-Block. Der zweitollste Typ, kann man sagen? Ja, dazu komme ich dann gleich. jetzt möchte ich aber erstmal von dir wissen. Du hast eine skeptische Aussage. Ich lass mir den nicht schlecht reden. Nee. Ich würde sogar fast sagen, ist nach Tobi der beste Mensch der Welt. Möchtest du, bevor wir mit Neuigkeiten über diesen Mann beginnen, noch irgendwas zu diesem Mann sagen? Nein, ich wollte nur sagen, meine Mittagspause gestern habe ich damit verbracht, so einen sakrotan verseuchten Pisssalat von verfotzten Aldi Nord zu fressen und dabei mir die ganze Zeit eine halbe Stunde Videos von ihm anzugucken. Okay. Es war die Interviews, auch das, was du bei Twitter vertwittert hast, das ist ja so, der hat so viel Charisma, das gibt's gar nicht. Glaub, der könnte sogar in ganz andere Gefilde. Okay, das. Super Schauspieler könnte das sein. Das, was du da jetzt sagst, unterstreiche ich sofort. Ich finde den Typen auch wahnsinnig unterhaltsam. Man will ihm einfach, man will den immer kämpfen sehen, weil man. Man möchte auch, dass er Erfolg hat. Ich meine, es wäre halt großartig, wenn einer mit so einer großen Klappe dadurch wirklich die UFC marschiert und alles weghaut. Ich liebe in jedem Satz, ey. Ist mir aufgefallen? Ja, das ist mir super. Mehrfach aufgefallen. Aber es gibt natürlich einige Leute, die das ein bisschen anders sehen. Insbesondere dieses Wochenende aufgefallen, Cole Miller. Ich weiß nicht, hast du die Facebook Prelims geguckt? Absolut nicht. Okay, da gab es einen Kampf. Doch, natürlich hast du das geguckt. Du hast mir doch noch vorhin erzählt von Luke Barnett, oder war der auf der Main Card? Das war auf der Main Card. Vielleicht war es aber ein Replay von waren ja viele. Das war ein Replay, du hast recht. Das war ein Replay. Der war auch von der Facebook Card. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass Cole Miller Andy Ogle besiegt hat. Und danach gab es ein Interview. Der gute Joe Rogan ist reinmarschiert in den Octagon. Übrigens, Joe Rogan, werden sich natürlich viele gefragt haben, was macht denn der bei einer Fight Night? Chris, wir haben es natürlich unseren Hörern erklärt. Joe Rogan war ebenfalls in Düsseldorf zur Stammzellentherapie. Ihr müsst einfach nur MMA Radio weiterhin mit 5 Sternen bewerten. Dann haben wir noch weitere News, unter anderem über Ariane Celeste und die andere geile Sau. Auf jeden Fall. Cole Miller steht im Octagon zusammen mit Joe Rogan. Joe Rogan will wissen, wie der Kampf so praktisch war, seine üblichen Fragen. Und dann hat erstmal Cole Miller gesagt, du, habe ich überhaupt keinen Bock auf dein Geschwafel hier. Ich will mal sagen, dass dieser Conor McGregor die Fresse halten soll. Der reißt ja die ganze Zeit Small auf, bringt's irgendwie nicht, ja, und beleidigt mehr oder weniger meine Trainingspartner. Dem haue ich mal ordentlich eine auf die Fresse. Das war in meinen Worten zusammengefasst, was Cole Miller da abgeliefert hat. Übrigens auch bei uns im Intro zu hören heute. Von daher könnt ihr es euch da nochmal dann im O-Ton nachhören. Ein weiterer Mann, der sich zu Wort gemeldet hat, war Diego Sanchez. Jetzt kommst du natürlich so ein bisschen in Zwiespalt, weil du magst ja Diego Sanchez und Conor McGregor. Man muss dazu sagen, dass Conor McGregor ja in diesem von dir vorhin angesprochenen Interview, was ich geschickt habe, das habe ich auf Twitter jedem geschickt, nicht nur dir, da hat er über Diego Sanchez gesagt, das wäre einfach verdientes Geld. Also gegen den wird er sofort antreten, weil der hat's ja nicht drauf. So. Und dazu hat sich jetzt Diego Sanchez geäußert. Oh nein! Ja. ich werde jetzt ab und zu mal einfach so ein paar Zitate von Diego Sanchez in den Raum werfen, die er über Conor McGregor so losgelassen hat. Und dann können wir mal zusammen darüber reden. Auf Englisch? Nee, auf Deutsch. Nee, hat er auf Englisch gesprochen? Diego Sanchez? Ja, wie soll er denn sonst sprechen? Auf seiner... Er hat zum Beispiel gesagt, er hat eine große... Er ist doch Mexikaner. Ja, aber er lebt doch in Amerika. Der kommt doch aus den USA. Da gibt's auch mehr Mexikaner. Mensch spricht auch ein katastrophales Englisch. Bei Diego Sanchez versteht man häufig nicht, welche Sprache er spricht. Übrigens war das auch ein Punkt, der angesprochen wurde von Conor McGregor. Nee, ich glaube, Melvin Gillard hat das angesprochen, dass da irgendwie schon was im Kopf nicht mehr stimmen kann bei Diego Sanchez, wenn er immer so rumlispelt da und stottert. Auf jeden Fall ist Sanchez über McGregor. Er hat eine große Fresse. Stimmt. Das Ganze begann damit, das hat Diego Sanchez erzählt, aber kann ich auch noch mal ein bisschen kurz erklären. Das Ganze begann damit, dass Conor McGregor vor einigen Monaten einen Tweet rausgeschickt hat. Da hat er die komplette Rangliste, ich weiß nicht, ob von 1 bis 10 oder nur von 1 bis 5 der 145er so für sich bewertet. Ja, hat sich über jeden mehr oder weniger lustig gemacht. Und damit begann dieser ganze Negativ-Trend, den Conor McGregor jetzt so ein bisschen von dem ein oder anderen Kämpfer da erfahren muss. So kann man es, glaube ich, sagen. Bei den Fans ist er natürlich, obwohl, da gibt es mittlerweile auch so einen kleinen Zwiespalt. Können wir aber gleich noch genauer drauf kommen. Erstmal weiter, was Diego Sanchez so gesagt hat. Und das ist ein Satz, da möchte ich ihm zustimmen. Diego Sanchez sagte, der Typ glaubt an seinen eigenen Hype. Und das ist ein großer Fehler. Und ich glaube wirklich, dass das ein Fehler werden kann. Denn Diego Sanchez sagt nachher auch noch mehr. Aber ganz kurz nur mal von meiner Seite. Ich meine, er hat halt wirklich erst 2 UFC-Kämpfe gezeigt, abgeliefert. Einer ging, ich glaube, nur 30 oder 40 Sekunden. Das war dieser wahnsinnig schnelle Knockout Anfang diesen Jahres, glaube ich. Dann die Geschichte in Boston, wo er ja sich die Verletzung, das Kreuzband gerissen hat. Immer nur Pre-Insights, ne? Absolut. Und er macht schon einen auf sehr, sehr dicke Hose. Und ich glaube, das kann natürlich dann auch schnell nach hinten losgehen. Klar, wenn der jetzt alles gewinnt, dann ist er der absolute King. Aber es darf halt wahrscheinlich noch nicht mal eine umstrittene Entscheidung bei ihm hinten rauskommen, weil man sofort dann seine Worte auf die Goldwaage legen wird. Mhm. Ich glaube, er hat wirklich noch zu wenig abgeliefert in der UFC, um so eine dicke Welle zu schieben. Das könnte man natürlich da rein interpretieren, dass eventuell Conor McGregor weiß, dass er vielleicht schon an so einem gewissen Skill-Level angekommen ist. Also vielleicht denkt er von sich selbst auch, ah, okay, vielleicht ist die UFC, wenn jetzt die stärkeren Gegner kommen, vielleicht eine Nummer zu groß für mich. Nehme ich jetzt den Hype schon mal mit? Ich glaube noch nicht mal, dass es so ist. Ich glaube einfach, wenn du die ganze Zeit hörst, dass du die, oder wenn du merkst, dass du jemand bist, um den sich alles dreht. Ja, das ist ja definitiv bei ihm so. Also er ist definitiv für seinen, wie du sagst, er ist immer nur bei den Prelims zu sehen und dafür ist er wirklich sehr, sehr bekannt und wird wirklich von Talkshow zu Talkshow gereicht und jeder will mit ihm ein Interview. Es ist schwer, da auf dem Boden zu bleiben, vor allen Dingen, wenn man so jung ist und wenn alles so wahnsinnig schnell geht, also wirklich von Zero to Hero, also das ist wirklich ein sehr steilen Weg, den er da nimmt. Toller Song auch von Sarah Connor, ne? Ja, absolut. Sarah Connor habe ich ja mal getroffen bei Mercedes-Benz. Da war sie mit ihrem Mann und ich dachte zuerst, es wäre einer. Mark Terenzi? Ja, war damals noch Mark Terenzi und ich dachte zuerst, aber es wäre einer ihrer Söhne, weil der ist ja so unfassbar klein. Ja, der Mark Terenzi, der hat bei uns in Langenhagen, da hat er den Wasserturm gekauft. Das ist so ein war halt mal ein Wasserturm, ist jetzt eine Event-Location. Da wären wir nie drauf gekommen. Für die Guys, für die MMA-Hörer aus dem Raum Hannover. Stay tuned. Ich dachte eigentlich, dass der Wasserturm vielleicht früher mal ein Fußballplatz war oder so. Also da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass es mal ein Wasserturm war. Gott sei Dank hast du es dazu gesagt. Eine weitere Aussage von Diego Sanchez über Conor McGregor. Welche namhafte Gegner hat er schon besiegt? Welchen großen Kampf hat er gewonnen? Und das ist auch genau das, was wir gerade auch so ein bisschen besprochen haben. Er hat halt noch nicht allzu viel vorzuweisen. Aber Diego Sanchez sagt auch, der Typ hat auch Niederlagen auf seinem Rekord. Und wer sind die Typen, gegen die er verloren hat? Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Das sind halt Nobodies. Und also weißt du, wie ich meine? Es ist halt jetzt nicht irgendwie, dass er gegen große Gegner da verloren hat, sondern es waren halt Nobodies. Und ich finde, da hat Diego Sanchez schon mit einigen Sachen, die er da gesagt hat, recht. Unter anderem meinte er auch, der spielt sich auf, als wäre der Muhammad Ali von Irland. Und das ist wirklich so. Also ich finde, Conor McGregor ist erstmal noch ein bisschen angehalten, ein bisschen mehr. Er kann ja eine große Fresse haben so. Aber ich glaube, manchmal schießt er ein bisschen übers Ziel hinaus. Im Gegensatz zu Chael Sonnen, der ja wirklich einiges auf dem Kerbholz hat, finde ich das auch wirklich ein bisschen dünn, wenn man das ein bisschen reflektiert. Ich bin jetzt gerade auf The Notorious MMA, a.k.a. Conor McGregors Twitter-Feed. Ja. Und da ist er tatsächlich auf dem Red Carpet mit einem UFC-Heavyweight oder Championship-Belt. Ja, ich meine, er ist halt ein Player. Er weiß schon, wie er sich in Szene setzen muss. Ich habe prinzipiell damit kein Problem. Aber er legt sich da mit manchen Typen an, finde ich. Ich glaube schon, dass Diego Sanchez, wenn es mal zu so einem Bout kommen sollte. Dazu komme ich auch noch gleich. Brauchst du dich noch nicht dazu äußern? Halt es noch, was du sagen wolltest, weil da kommen wir gleich noch dazu. Auf jeden Fall geht's noch weiter. Diego Sanchez sagt, und das muss man auf Englisch sagen, weil ich finde, da ist der Satz einfach ein bisschen geiler. You gotta walk the walk before you can talk the talk. Und das ist ein Satz, den kannst du dir wirklich prinzipiell mal ins Arschloch reinschreiben lassen. Ja. Das ist einfach so. Bevor du hier nicht ablieferst, halt einfach deine Fresse. Ja. Ja, bevor du nicht ja wirklich mal, und das nächste ist ja, er hat ja jetzt nicht seine Gegner zweimal hintereinander mit einem Armbar in der ersten Runde besiegt wie Ronda Rousey damals, ja. Ist ja jetzt aber scheißegal, ob er verletzt war im zweiten Kampf. Sein Claim bei seiner Twitter-Vita ist, I plan on making history every day. Da ist ja auch völlig in Ordnung. Gegen solche Aussagen hat ja kein Mensch was. es ist einfach dieses Deklarieren von anderen Kämpfern, die über ihn gerankt sind und wahrscheinlich auch, ja, man könnte sagen, besser sind als er. Vielleicht sehe ich es auch falsch. Ja, ich mag natürlich seine Art, aber ich gebe da schon Diego Sanchez recht. Diego geht auch noch weiter ins Detail. Er sagt, er hat zweimal in der UFC gekämpft und reißt die Klappe auf wie ein Champion. Der quatscht scheiße über Chad Mendes. Und dann sagt Diego Sanchez in Richtung Conor McGregor, der Typ macht dich fertig. Und außerdem sagt Diego Sanchez, Conor McGregor hat bis jetzt noch gar nichts unter Beweis gestellt. Und er fragt Conor McGregor, was machst du, wenn Diego Sanchez auf dir sitzt und dich in Grund und Boden ground und poundet? Der Typ erzählt einen Haufen Scheiße. Das ist letzten Endes die Quintessenz von diesem Ganzen. Und ja, ich gebe ihm da sogar einen großen Teil recht, dass da viel Müll rauskommt bei Diego Sanchez, bei Conor McGregor aktuell. Und zum Thema Kampf, da gab es ja so eine Aussage, habe ich ja vorhin gesagt, dass Conor McGregor gemeint hat, gegen Diego Sanchez anzutreten wäre leicht verdientes Geld. Und darauf ist Diego Sanchez dann auch nochmal eingegangen. Er sagt, es geht immer darum, dass er gegen mich antreten würde, weil das ja leicht verdientes Geld wäre. Und Diego Sanchez sagt, mir geht's nicht um die Kohle, ich bin ein Warrior und ich gehe da raus und kämpfe für meinen Namen. Hat Diego gesagt, ich habe kein Problem, gegen ihn anzutreten, wenn die Matchmaker das wollen, aber ich bezweifle, dass sie sowas wollen. In dem Typen steckt eine Menge Kohle, er kann in Europa und in Irland Leute erreichen und neue Fans generieren, die geben dem keinen wie mich, der ihn zerstören würde. Ist ein valider Punkt, finde ich. Die Gefahr ist halt groß. Stell dir mal vor, die geben ihm jetzt Diego Sanchez. Ja, einfach jetzt mal so blöd da rausgequatscht. Diego Sanchez hat, du sagst ja immer, man kommt aus einer Verletzung mit einem gewissen Ringrost rein und das hat ja wahrscheinlich. Wie lange ist Conor McGregor jetzt verletzt? Halbes Jahr, länger? Der wird für so ein halbes Jahr, vielleicht auch länger ausfallen, aber ein halbes Jahr kannst du mal an. Wird er immer noch ausfallen? Nee, also so wie es aussieht, wird er zum Frühjahr 2013 dann wieder, 14, ja. Dann wieder okay, ins Training einsteigen können. Okay, und Diego Sanchez sollte jetzt wirklich jetzt das Comeback-Fight von Conor McGregor gegen Diego Sanchez sein. Nee, passiert nicht. Okay, aber wenn, Diego Sanchez hat so ein unfassbares Momentum, auch trotz der Niederlage. Ja, Diego Sanchez komm auch noch gleich, gegen wen der antreten will. Aber prinzipiell, ich gebe ihm da recht, die UFC wird jetzt nicht den Fehler machen und nur aufgrund so einer Twitter-Fehde Potenzial, das definitiv in Conor McGregor steckt, verschenken. Cole Miller, habe ich dir ja vorhin von dem Interview kurz erzählt, dass er sich ja auch so ein bisschen über Conor McGregor ausgelassen hat. Da könnte ich mir vorstellen, dass die UFC so eine Geschichte macht. Conor McGregor gegen Cole Miller in Irland. Da brennt die Hütte. Das ist ein Fight, der kannst du Co-Main eventen. Also das wäre auf jeden Fall eine Riesennummer. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie das machen. Aber Diego Sanchez glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Er würde es machen, Diego wahrscheinlich, aber es macht keinen Sinn für die UFC. Außerdem, ich habe ja vorhin angedeutet, dass sich Melvin Gillard so ein bisschen komisch geäußert hat über Diego Sanchez. Er hat auch behauptet, Melvin Gillard hat behauptet, dass er Diego Sanchez eigentlich in jedem Training ausgenockt hat. Ja, also das wäre seine leichteste Übung gewesen. Und er sagt Diego Sanchez dazu, der Typ hat kein Kinn, ich habe ihn zweimal zu Boden geschickt, Stevenson und Lawson haben ihn auch zu Boden geschickt und Diego Sanchez sagt, ich bin ehrlich, mich hat bis jetzt Amagamedov also im Training zu Boden geschickt, der Typ hat einen Kick gehabt, das hat er noch nie erlebt und Gillard ist halt einfach so ein bisschen ja, ein Dummschwätzer, kann man sagen. Warum ich diese Nachrichten reinbringe noch, ist Gillard hat ja in den letzten Monaten, / Jahren dadurch geglänzt, dass er relativ häufig die Camps wechselt und das könnte natürlich vielleicht ein Grund sein, wenn er sich die ganze Zeit über seinen ehemaligen Teamkollegen und vielleicht amtierenden Teamkollegen so despektierlich äußert, dass die meisten nicht allzu viel Lust haben, dem einen Platz im Team einzuräumen. Ja, zu Gillard kommen wir ja nachher noch. Dann abschließend Diego Sanchez würde als nächstes entweder gerne auf Nate Diaz treffen, schöne Begründung, er wäre gern der Erste, der beide Diaz-Brüder besiegt, oder gegen Khabib Nurmagomedov. Und diesen Kampf, verdammte Scheiße, will ich sehen. Nurmagomedov gegen Diego Sanchez, ich glaube, das wird die Hölle. Ich glaube, das da geht's ab ohne Ende. Hoffe ich jedenfalls. Weil Nurmagomedov ja auch ein sehr offensiv kämpfender Typ ist und Diego Sanchez ja auch einiges vertragen kann. Ich glaube, das wäre großartig. Und Nurmagomedov will ja gerne in Newark bei 169 kämpfen. Sanchez ist soweit fit. Vielleicht klappt's ja. Ich würde es cool finden. Du nicht so. Doch, doch, doch, auf jeden okay. Fall. Alles, was Diego gerade. Letzte News. Gary Cook hat ja die Pressekonferenz abgehalten, nachdem Dana White ja ganz schnell nach Abu Dhabi oder irgendwo hinfliegen musste. Hat nochmal unterstrichen, es wird die European Fight Series geben. Die UFC möchte damit, oder anders gesagt, Gary Cook möchte damit die UFC in die Primetime in Europa bringen. Ja. Also ähnlich wie es ja jetzt am Samstag war. Hamburg ist wo raus aus dem Rennen. Hm. Berlin, Lodz, Malmö, Dublin. Warum ist Berlin, Hamburg raus? Hat er nicht mehr genannt. Hm. Glasgow. Sie haben wohl noch ein paar Städte so in der Hinterhand, weil es gibt halt mehr Städte, die UFC möchten, als die UFC Termine da abhalten kann 2014. Anvisierten Städte, wie gesagt, jetzt London zu Beginn, dann ist Malmö, Lodz, Berlin, Glasgow und Dublin, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ach nee, Istanbul war ja auch noch mit dabei, dann ist Glasgow wahrscheinlich falsch. Also er hat das, wie gesagt, auch gesagt, es gibt mehrere Städte, so auch als Backup etc. pp. Von daher müssen wir da mal abwarten. Ich denke, also Lodz steht schon fest, aber ich denke, dass in der nächsten Zeit dann irgendwas da auch dingfest gemacht wird. Lodz soll wohl November, Oktober 2014 sein. Das würde darauf hindeuten, dass vielleicht Berlin gar nicht mehr so lange hin ist und vielleicht schon Mitte des Jahres stattfinden kann. Kann natürlich auch erst im Dezember sein. Es ist, ich behaupte jetzt aber mal, Lodz und Berlin liegen ja jetzt nicht so weit auseinander. Und vielleicht ist Berlin dann schon das zweite Event in Europa nach London oder so. Das wäre der Wahnsinn. Ja, ich hoffe es, weil es wird mir natürlich auch mehr Spaß machen, im Juni, Juli nach Berlin zu fahren, als im Dezember, muss man ja definitiv so sagen. So, dann kommen wir jetzt zu Fight Night Nummer 30 in Manchester. Und wie es die Tradition so gebietet. Hier mal Fight of the Night. Andrew Gregg gegen Luke Barnett. Knockout of the Night. Lyoto Machida. Submission of the Night. Nico Musoke. Und nicht Musoki. Der heißt Musoke. Das kannst du mir dazu stimmen. Ja, absolut. Gut. Irgendwie fand ich zu Beginn, ich weiß nicht, ich habe ja die Facebook Prelims live geguckt, da fand ich das Line-Up schon ziemlich dünne. Irgendwie kam das wirklich so eine B-Klasse war das irgendwie für mich. Ja, ich weiß, wir sollten nicht davon Event zu Event hoppen, aber so, wir hatten jetzt diesen Event mit Machida als Headliner und Munoz jetzt ein großer Headliner eigentlich schon, ne? Nee. Nicht, okay, dann habe ich das also richtig irgendwie assoziiert. Und dann haben wir den nächsten Event mit Tim Kennedy versus Rafael Natal. Da finde ich das Co-Main-Event der Damen fast schon spektakulärer als das. Da musst du wirklich, das kann ich jetzt nicht nur dir sagen, sondern auch wieder unseren vielen neuen UFC-Fans. Da muss man wirklich dazu sagen, eigentlich war geplant Lyoto Machida gegen Tim Kennedy. Tim Kennedy muss man dazu sagen, das ist ein Typ, der mit den Troops da drüben wirklich eng in Verbindung steht, weil er selber mal da war. Und von daher macht das viel Sinn. Machida gegen den ehemaligen von den Jungs da. Es ist halt eine Benefits-Card und nicht irgendwie eine richtige Veranstaltung, sondern das machen die für lau. Und Liz Camouche ist ja ebenfalls ehemalige Soldatin, sage ich jetzt mal. Deswegen, ich finde es schon okay. Und es sind auch einige Kämpfe dabei, die ich gar nicht so uninteressant finde. Da kommen wir mit Sicherheit dann beim nächsten Mal drauf. Aber ich weiß auch, bin ich gespannt, ob wir das hinkriegen. Ich weiß auch, was du hinaus willst. Dass das natürlich einfach lange nicht auf dem Level eines Pay-Per-Views oder schon gar nicht auf... oder ich meine ja nicht, dass wir hier unbedingt eine Pay-Per-View-Match-Card haben, sondern dass wir vielleicht einen Fight haben. Natürlich mit dem Ausfall ist wirklich doof, aber da gibt es ja nicht mal einen zweiten Kampf, der nominell mir als... Und ich glaube, da weiß nicht, ob ich da in der Mehrheit bin, aber ich bin ja eher so ein semi-professioneller UFC-Gucker, dass man denkt, alter geil, ja, den wollte ich schon immer mal sehen oder so. Es kann, mag ja sein, dass da von den 3, 6, 9, 12 Kämpfen 8 Kämpfe von der Paarung her eigentlich geiler Shit sind und so. Aber da fehlt so ein bisschen, dass ich abgeholt werde vom Hype her. Das fehlt ja, mir das ist absolut richtig. Aber das, ich weiß gar nicht, habe ich das in der letzten Ausgabe mal gesagt, dass die UFC uns halt bis jetzt immer diese Events, jedes Event ist ein wichtiges, großes Event. Das wurde bis jetzt seitens der UFC an den Konsumenten verkauft. Ja, also egal ob Pay-Per-View oder nicht, das Ding ist relevant. So, und das ist natürlich bei so vielen Events jetzt, wie wir mittlerweile haben, nicht mehr gegeben. Da hast du natürlich wirklich das Problem, dass ja, wahrscheinlich doch mehrere Events einfach so ein, wie nennt man das denn dann, so ein, ja, weiß ich gar nicht. Also das ist halt, das, die gibt's halt, aber die müssen jetzt nicht unbedingt gleich eine Auswirkung haben. Es wirkt fast so, ähnlich ja, wie Dos Santos gegen Velasquez, um es jetzt mal völlig zu übertreiben. Ist mir schon klar, dass das nochmal eine andere Kategorie ist. Aber insgesamt finde ich die Idee schon okay, dass man sagt, wir bringen hier auch ein bisschen die Fighter unter, die sonst vielleicht bei den Facebook-Prelims untergehen. Den geben wir hier die Möglichkeit, vor einem viel größeren Publikum aufzutreten, als vielleicht bei einem Pay-Per-View oder so, und sich natürlich damit auch einen Namen machen zu können. Bestes Beispiel Benson Henderson, der hat halt nichts gerissen, Pay-Per-View-technisch. Den haben sie dann bei UFC und Fox hingesteckt und danach ging sein Wert auch nach oben bei Pay-Per-Views. Also deswegen, das macht für mich, macht das Sinn. Und klar, man kann darüber streiten, ob diese Fight For the Troops und Fight Night so viel Interesse erzeugen können, dass man sich das wirklich gerne anguckt oder so. Aber es wird ja auch keiner gezwungen und man verpasst ja nichts, wenn man mal was nicht sieht. Mhm. Weißt du, und du hast ja jederzeit die Möglichkeit, das Ganze nachzugucken. Wenn du jetzt als Konsument sagst, naja, da interessiert mich jetzt halt nichts, und danach merkst du, okay, die machen jetzt hier einen riesen Hype über den Kampf Camouche gegen Davis oder so, ja, dann guckst du dir halt nach. Weißt du, also das ist ja dann trotzdem noch möglich. Deswegen. Aber ich finde schon, dass man da einfach jetzt zum Beispiel auf der 167-Card haben wir ja Rory McDonald versus Robbie Lawler. Da freue ich mich ja wie ein kleines frisch geborenes Schnitzel drauf, auf den Fight. Ja. Also mindestens genauso sehr wie auf Georg St. Peter-Männchen versus Johnny Hendricks. Dass man da vielleicht einen noch auf so eine Main Event, als Main Event nimmt. Für eine Fight Night. Ja, aber warum? Dann nehmen die vielleicht so, ja, Tim Kennedy wieder diesen Spot weg. Ich meine, klar, Tim Kennedy gegen Rafael Nadal ist mit Sicherheit jetzt nicht, das ist ein schwacher Main Event, ist mir schon klar. Aber die beiden werden danach definitiv irgendwie mal ein bisschen bekannter werden, so im Publikum. Und wenn der Kampf geil ist und für Gesprächsstoff sorgt, dann können die damit natürlich auch wieder so ein bisschen dafür sorgen, dass vielleicht bei zukünftigen Prelims von irgendwelchen Pay-Per-Views dann da die Leute wieder einschalten, um einen der beiden zu sehen. Weißt du? Also die können natürlich da so ein bisschen sich einen Namen machen. Ich finde die Herangehensweise nicht ganz so verkehrt. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Lawler gegen McDonald da auf der Card aufschlägt. Allerdings aus unserer Perspektive ist es ja, dass wir jedes Event gucken. Mhm. Und deswegen wollen wir auch immer was geboten bekommen, was im ersten Moment den Anschein macht, außergewöhnlich zu sein. Und das, Brandon Thatch ist, okay, Entschuldigung. Ja, und das ist dann schwierig aufrechtzuerhalten, glaube ich. Gut. In der nächsten Fight Night ist Brandon Thatch am Start. Den mag ich ja gerne. Den magst du gerne? Mhm. Okay. Warum? Sagst du das so? Nee, weil ich jetzt noch gar nicht weiß, wer das ist. Wenn ich ehrlich sein soll. Doch, also ich habe einen in meinem Zyklus, seitdem ich es gucke, habe ich ihn einmal gesehen, aber schon bei den Free Fights habe ich den schon mal gesehen, aber nicht bei der UFC, da war er woanders. Nicht bei der UFC? Nee, da hat er, war eine andere Company oder sowas, was ich da bei YouTube gesehen habe. Okay, also ich kann mich jetzt an keinen Kampf so direkt erinnern, wenn ich ehrlich bin. Also noch nicht. Aber ich bereite mich ja noch nicht auf dieses Event vor, sondern wir wollen noch kurz über UFC Fight Night 30 sprechen in Manchester. Lyoto Machida besiegt Mark Munoz. Interessante Kampfstatistik übrigens. Insgesamt gab es 15 Schläge im ganzen Kampf. Davon landeten 5 und alle natürlich von Lyoto Machida. Ja. Einer hat ganz besonders gut getroffen, das war der Fuß. Und dann, ja, war aber fandest du, ich war überrascht, als ich dann das Replay gesehen habe. Der ging ja so ein bisschen über die Deckung weg und hat ihn so am Oberköpfchen, am Oberstübchen quasi getroffen. Ja. Und ich war überrascht, dass doch Mark Munoz dann komplett weg war. Ja, okay. Also ich fand den jetzt auch nicht so extrem stark, den Treffer. Also ich hätte jetzt, wenn ich das von Anfang an so gesehen hätte, hätte ich mich gewundert, dass er da zu Boden geht, ja. Aber ich meine, wenn du halt so eine Ferse mal gegen die Schläfe bekommst, ja. Ich glaube, dass man möchte nicht tauschen. Das ist wahr, ja. Deswegen Einerseits bin ich ganz froh, dass es so ausgegangen ist, weil man wollte nicht unnötig bestraft werden mit Lyoto Machida. Auch wenn ich sagen muss, ich war schon ein bisschen beeindruckt von seinem, von seiner körperlichen Verfassung. Er war in Shape, mehr kann man nicht sagen. Ja, und ich fand den Kampf, es ist schwierig zu sagen, ich fand den Kampf jetzt natürlich schon gut, so wie er war. Ich hätte es nämlich gesagt, es war bevor der Kickdown kam, keine Ahnung, also der Knockout kam. Ja. Da war das eine Demonstration der Langeweile. Ja gut, es ging halt nicht lang. Ja, es ging halt nicht lang, aber das, was war, da die ersten 40, 45 Sekunden, wo dann die Fans sich selbst abgefeiert haben, da war ja nichts. Die sind hin und her gegangen. Back and forth, aber ohne Schlagen. Ja, aber es ist halt auch, das finde ich wirklich nicht so schlimm, weil es sind halt 5 Runden. Ich finde es am Anfang auch nicht schlimm, dass man da erstmal, sich abtastet, aber wirklich gar nichts machen. Also da bin ich jetzt ein bisschen auch verwöhnt. Nee, fand ich jetzt wirklich nicht so schlimm. Bei 5 Runden kann ich damit sehr gut leben und dass man sich da erstmal so ein bisschen abtastet und vor allen Dingen bei Zweien, die sich so extrem gut kennen. Ich meine, da sind wir das letzte Mal gar nicht drauf eingegangen, obwohl ich es wusste, dass beide ja des Häufigeren schon zusammen trainiert haben, beide in Jiu-Jitsu trainiert werden von den Gracie-Brüdern, die sich ja dann auch jeweils für eine Ecke entscheiden mussten. Waren die da? Ja, die waren beide da. Und wie soll man das sagen? Ich kann das schon verstehen, wenn es so losgeht, dass man sich erstmal ein bisschen zurückhält. Ich kann das wirklich schon verstehen. Also, ja, ich kann es auch verstehen, absolut. Ich wollte damit nur sagen, halt, shit happens. Der Kampf ging nur eine Runde und was ich vor dem Knockdown gesehen habe, war nichts. Ja, aber wie gesagt, das nehme ich jetzt nicht. Ich will jetzt Lyoto Machida nochmal sehen, ganz klar Middleweight. Und dann muss er halt vielleicht einen stärkeren Gegner bekommen. Und zum Beispiel? Delivern. Da habe ich gar nichts im Kopf, sondern das ist im Endeffekt ist es schon raus, kann man sagen. Ach so. Dana White hat schon bei der Pressekonferenz gesagt, er würde gern Lyoto gegen Vitor Belfort kämpfen sehen. Da hat sich Lyoto noch so ein bisschen besteckt gehalten, natürlich. Bedeckt gehalten. Und später hat Fight, ne? Nächste Woche. Richtig. Und später hat sich Lyoto Machida in Brasilien dazu geäußert und hat gesagt, Vitor ist für mich jetzt die beste Option. Ich möchte gegen ihn kämpfen. Er ist hoch gerankt im Middleweight und überraschend. Auch wenn Vitor gegen Dan Henderson verlieren würde, will er gegen ihn kämpfen. Das Überraschende ist halt, dass bislang Belfort, dadurch, dass er mit Machida im selben Team ist, dass es da eigentlich so ein Agreement, ja nicht Agreement, aber die kämpfen normalerweise nicht gegeneinander. Aber er ist offensichtlich auf den Geschmack gekommen, nachdem er jetzt ja gegen Munoz gekämpft hat und da auch einen Bekannten und Freund verprügeln musste. Denkt er sich wahrscheinlich, ja, dann mal her mit meinen Kumpels von Chris Weidman. Dann ist da der nächste Buddy von Lyoto Machida, den es zu entthronen gilt, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig. Das wird nicht passieren. Du legst dich da immer mir viel zu sehr fest. Das kann ich auch, weil ich die Ahnung habe. Okay. für einen kurzen Moment ist mir das entfallen. Nee, aber Fakt ist, das wäre natürlich ein Kampf, den ich sehen will. Also ich fand Lyoto Machida, von vornherein fand ich diese Idee, dass er runtergeht, logisch irgendwo. Ich war mir aber auch sicher, wenn das jetzt hier irgendwie in die Hose geht, dann wird's eng für ihn. Aber es war jetzt halt einfach ein sehr überzeugender Sieg, der aber nicht allzu viel Aussagekraft hat. Und jetzt möchte ich ihn halt gerne mal gegen noch stärkeren Gegner sehen. Und da wäre natürlich ein Vitor Belfort in Brasilien, die ganze Geschichte natürlich, muss man dazu sagen, wäre natürlich, denke ich mal, genau der richtige Gegner aus meiner Sicht. Und ja, offensichtlich auch aus der Sicht. Ja, und offensichtlich auch aus der Sicht von Lyoto Machida, der übrigens direkt auf 5 eingestiegen ist im Middleweight in der irre, oder? In den Rankings. Ja, wenn ich aber so schaue, wer hinter ihm ist, finde ich, passt das. Bis auf das Jael Sonnen weiterhin auf 10 gerankt, das ist halt ein Witz. Dass Jael Sonnen im Middleweight auf 10 gerankt ist, also der ist halt definitiv stärker als ein Mark Munoz, als ein Francis Camon oder Costa Philippou. Das kann ich. Wie gesagt, da ist halt die Geschichte, dass er jetzt eins hochgewechselt ist und dass man ihn dann offensichtlich nicht mehr in der Gewichtsklasse rankt, in der er seine vielleicht größten Erfolge gefeiert hat. Aber ja, liest sich halt mal bitte auf den Event UFC 167. Ja, okay. Und dann auf Chael Sonnen versus Rashad Evans. Ja, was passiert dann denn? Und auf was ist Chael Sonnen da gerankt? Das ist aber Light Heavyweight. Ach so, okay. Ja, ja, der wird praktisch in beiden Gewichtsklassen aktuell gerankt. Ähnlich wie auch, jetzt bin ich völlig raus. Lyoto Machida. Ja, aber Machida wurde da auch direkt auf 10 runtergestuft. Also, ja, ich weiß nicht. Diese Ranking-Geschichte ist sowieso nochmal so eine Geschichte für sich. Also, da es hat wenig Aussagekraft manchmal. Auch das auf unserer Light Heavyweight-Liste ist er auf 8. Die ist noch nicht aktualisiert in dieser Woche. Okay. Ja, das muss ich noch nachholen. Nee, ist kein Problem. Aber Machida, wie gesagt, auf 5 gerankt, Belfort auf 2. Ich will diesen Kampf sehen. Vitor Belfort gegen Lyoto Machida. Und wenn Machida mich dann wieder überzeugt, dann vielleicht schwenke ich dann noch um und werde Machida-Fan. Aber ihn an sich finde ich irgendwie schon cool. Ist schon ein cooler Typ. War auch überrascht, wie alt er ist. Ich mag ihn. 34 war er, oder? Nee, 35. Okay. Also. Du magst ihn jetzt auf einmal? Naja, seine Art so, die gefällt mir. Nicht seine. Ja, er ist schon nice guy, ne? Ja, nicht so sein das Kämpferische, aber seine Art an sich mag ich. Okay. So, dann gab es den. Gibt's jetzt ein Laserschwert. Okay. Und gucken, nachdem ich schon das ein oder andere Mal ein paar Knabbersachen im Podcast gegessen habe, mal schauen, wie es jetzt mit dem Lolli ist. Okay, alles klar. Dann gab es diesen wahnsinnig kurzen und langweiligen Co-Main-Event. Nein, dann gab es diesen Co-Main-Event Ross Pearson gegen Melvin Gillard, der beendet wurde im No-Contest wegen eines Accidental Fouls seitens Melvin Gillard. Ja, was war los? Ja, kann ich dir natürlich erklären und den Hörern. Also, eine kurze Frage von dem UFC-Katholiken. Wie ist das, wenn der Gegner auf den Knien ist? Darf ich ihn dann mit meinem Knie am Kopf treffen? Schön, dass du das ansprichst, denn auch hier sind wir natürlich wieder für die neuen UFC-Fans da. Es gibt natürlich auch im Oktagon Regeln. Das, was manche Schwachmaten dem ganzen Sport immer absprechen, ist natürlich Bullshit. Es gibt natürlich Regeln. Unter anderem gibt es die Regel, die einen Kämpfer davor schützen soll, harte Kopfstöße durch ein Knie zu bekommen, wenn er am Boden ist. Allerdings gilt hier die Hand. Mindestens die Fingerspitzen einer Hand müssen praktisch den Boden berühren, wenn er da so am Oktagon kniet, so wie wir das gesehen haben bei Ross Pearson. Und mindestens die Fingerspitzen müssen dann die Matte praktisch berühren. Dann darf der Gegner kein Knie dir gegen den Kopf rammen. Er darf dir das Knie natürlich gegen die Schulter oder so, das ist alles kein Problem, nur nicht gegen den Kopf. Und was hier passiert ist, ist, dass Melvin Gerard Ross Pearson am Kopf getroffen hat. Pearson offensichtlich gemerkt hat, scheiße, diese Treffer, die haben Wirkung, hat seine Handschellen nach unten genommen. Und Melvin Gerard war aber dann schon wieder mehr oder weniger auf dem Weg zum zweiten Kopfstoß. War aber auch heftig, ey. Ja, das Problem ist halt, dass dann dieser riesen Cut entstanden ist bei Ross Pearson, der dann vom Ringarzt für so schwer eingestuft wurde, dass er nicht weiterkämpfen konnte. Und der Referee hat sich da später auch dazu geäußert. Er hat halt die Meinung, dass Melvin Gillard nicht beabsichtigt hat, hier einen Foul zu begehen und Ross Pearson irgendwie hab zu verletzen. Habe ich auch so gesehen. Sondern es war halt einfach, das erste Knie war legal, dann kam gleich das zweite, aber dann war halt schon die Hand von Ross Pearson unten. Aber Gillard konnte das so schnell und vielleicht auch aus seiner Position nicht erkennen und deswegen gab es eben diesen No Contest. Prinzipiell ist diese Regel ja gut, aber sie wird sehr oft auch ausgenutzt. Sprich, Kämpfer sind in so einer Halbposition, sag ich mal, so nach unten gebeugt und halten dann einfach wirklich nur 3-4 Fingerspitzen da auf dem Boden und verhindern somit, dass der Gegner praktisch davon profitieren könnte von der Position und mit Kicks dem Ganzen entgegenwirken könnte. Ich meine, es ist ja gar keine Frage, wenn einer da am Boden seine Hände hat und sich abschützt und fertig ist, dann finde ich das ja auch berechtigt. Aber es wird halt oft auch genutzt, um effektive Treffer des Gegners zu unterbinden. Nicht durch Deckung, sondern halt eben durch, die dürfen das nicht. Ja, es ist schwierig, finde ich. Diese Regel müsste irgendwie ein bisschen geändert werden. In welche Richtung? Naja, dass das halt einfach klarer gemacht wird. In Richtung, wird, ach so. Dass man sagt, weiß ich nicht, ich meine, wenn du mehr ins Detail gehst und sagst, die Handfläche muss den Boden berühren oder so, das ist halt dann auch sehr schwer zu erkennen, denke ich mal, in manchen Situationen für einen Referee in der Action, wenn da gerade was abgeht. Also es ist schwierig da, aber so bin ich nicht hundertprozentig zufrieden, wie es aktuell gehandelt wird. Es gab einen ähnlichen Fall, ist gar nicht so lange her, bei dem Liz Camus, Kat Zingano gegen Misha Tate Fight. da hat Micha Tate später auch gesagt, naja, das eine Knie, das war illegal, weil da hatte ich ja meine Hand am Boden und das konnte man auch so und so sehen. Das ist immer schwierig einfach so, dieses mit diesen Fingerspitzen, ja, ich meine, ja, ist schwierig. Da müssen sie irgendwie nachbessern, die UFC, da müssen sie sich was einfallen lassen, ist meine Meinung. Täglich grüßt die Fingerspitze. So kann man es sagen. Ja, letzte Woche hatten wir ja die Geschichte mit dem Eye-Poke. Genau. Und jetzt hatten wir die Rettungsfingerspitzen. Aber ich fand es auch ganz schön eine krasse Aktion. Ich glaube, Melvin Gelag kann man da überhaupt keinen Vorwurf machen. Der erste Kick war sober, war absolut clean. So, der ging okay und dann schickst du einfach das zweite Knie hinterher, instant. Ja, wahrscheinlich. Und dann hat er halt Kontakt gehabt zur Matte. Und er sieht es vielleicht auch nicht. Er sieht es vielleicht auch einfach nicht. Nein, auch das nicht. Wobei, ne? Das schützt ihn ja vor Strafe nicht, wenn er es nicht sieht. Ist richtig. Deswegen, in dem Fall wurde er wirklich fair bestraft damit, dass es halt No Contest war und nicht gleich eine Niederlage. Das finde ich. Aber man muss auch sagen, der Cut war nasty. Ja, absolut. Deswegen hat ja der Ringarzt auch gesagt, Jungs, beim besten Willen, aber es geht so nicht weiter. Kann man, denke ich mal, nachvollziehen. Das Gute ist, wir werden den Kampf definitiv nochmal sehen. Und zwar ebenfalls am 8.3. in London. Da gibt es das Ganze dann praktisch nochmal, Melvin Gerard gegen Ross Pearson. Und schön. Pearson damit, fand ich aber bis zu dem Zeitpunkt, hat er mir gefallen. Ja. Einer dieser großen Unbekannten auf dieser Card. Naja, Gerard gegen Pearson, da konnte man schon davon ausgehen, dass es abgeht. Oh, das weiß ich auswendig nicht, aber der müsste auch über 30 sein. Ja, genau, das 35, war irgendwie 36, dass, vielleicht dass sogar. Dass er keinen Namen hat, aber dennoch schon relativ alt ist. Das er hat schon einen Namen. Ja, doch, das darf man jetzt hier nicht absprechen. Vielleicht jetzt nicht so sehr in der normalen Fanbase, sage ich jetzt mal, obwohl doch, er ist schon ein Name. Also, den kann man schon kennen, behaupte ich jetzt mal. Jimmy Manuwa gegen Ryan Jimmo, gab es diesen komischen TKO, nenne ich jetzt mal. Ryan Jimmo ist irgendwie auf seinen Außenspann getreten. Das war dann wohl die Verletzung, die ihm das Weitermachen versagte. Insgesamt Manuwa war sich dann schwer verletzt. Also ich weiß ja nicht, wie schwer er verletzt ist. Das weiß er hat ich nicht. Ja einen üblen, war, es war ein Kick, ne? Ein übler Kick. Ja, hat der hat aber nicht zum Knockout geführt. Nein, weiß ich. Okay. Er hat einen üblen Kick gefressen von Manuwa und er ist zurückgeflogen, war auch ein bisschen erstmal gestunt, aber dann hat er sich gedacht, okay, geht weiter, hat wieder angetänzelt und auf einmal, zack, da war was. Ne, ich sag ja, er ist auf dem Außenspann getreten. Er ist irgendwie komisch auf seinen vom linken Bein komisch auf seinen Außenspann getreten. Da muss irgendwas kaputt gegangen sein. Ja. Was genau, kann ich natürlich jetzt hier nicht so sagen, aber das war der Grund, warum er nicht weitermachen konnte. Was ich aber sagen wollte, ist, dass momentan bei vielen so Insidern, aber jetzt kann man nun wirklich nicht sagen Insider, aber bei vielen, die sich ein bisschen mehr mit der UFC beschäftigen, gilt Manuwa so, ja, das ist der Shit hier, der kommt jetzt auch hoch und die UFC hat auch schon gesagt, wir wollen den Typen jetzt mal in die USA holen, dass er da mal kämpft, aber wenn ich ehrlich bin, hat der mich jetzt nicht so weggehauen in diesem Kampf. Alles sehr technisch fein und gut gelöst und so, er hält an seiner Strategie fest, ist kein kopfloser Kämpfer, sondern wirklich ein sehr sauberer, technisch guter Kämpfer. Aber wirklich begeistern tut mich Jimmy Manuwa bis jetzt noch nicht. Nein. Was mich natürlich klar begeistert ist sein Rekord, dass er halt ungeschlagen ist. Ich meine, klar, das ist immer beeindruckend bei einem Kämpfer, der vor allen Dingen erst, Joe Rogan hat es ja auch gesagt, erst seit 2008 MMA betreibt als Sportart. So. Also das ist natürlich schon eine Ansage, wenn du da so dominant auftreten kannst in deinen Kämpfen. Das finde ich natürlich auch wirklich, wirklich beachtenswert. Und dann 14 Siege, um das noch ganz kurz zu sagen, 14 Kämpfen, das ist schon gut. Und vor dem Fight von Jimmo versus Manuwa gab es wieder für mich, ich bin ja so im Prinzip der Gossip-Part von diesem Podcast und wurde Patrice Evra und Daniel Sturridge von Liverpool und von Man United eingeblendet und sie wurden vehement ausgebuht. Es war schon ein bisschen unangenehm. Naja gut, es war in Manchester und er wurde von Manchesteranern ausgebuht. Ich weiß nicht, ob die näher in Richtung Man City Stadium war, die Arena, wo auch immer, aber fand das schon ein bisschen bemerkenswert, dass Evra da dann doch von allen ausgebuht wurde. Interessant ist noch, das war bereits, also den letzten Kampf, den der gute Jimmy Manuwa hatte, der wurde ebenfalls durch eine Verletzung beendet. Das war gegen Diabate. da konnte Diabate nach der ersten Runde nicht mehr weitermachen. Der hat sich damals auch irgendwie verletzt, war im Februar. Also irgendwie hat er da ein bisschen Pech, Jimmy Manoah. Ich meine, ich kann es verstehen, dass sie ihn jetzt mal in die USA rüberholen wollen und ein bisschen versuchen zu hypen, weil der Typ sieht halt auch einfach cool aus. So. Also es könnte einer sein, den du gut vermarkten kannst, sage ich jetzt einfach mal. Aber er müsste aus meiner Sicht schon noch ein bisschen mehr zeigen. Ist mir ein bisschen zu, in Anführungsstrichen, öde. Und bei dem Fight konnte er nichts dafür, dass da nicht mehr passiert ist. Ja. Na gut, vorher hatte er auch schon Zeit, ist klar, in der ersten Runde, ja, aber. Ja, es war einfach, das ist seine Art dann auch zu kämpfen, muss man dazu sagen. Also, es war viel Clinche, ne, habe ich hier notiert. Viel Geklinche. Hing von beiden aber aus. Gar nicht mehr so sehr zurück erinnern dran, aber ich weiß halt, dass ich insgesamt jetzt nicht so wahnsinnig angetan war von dem Kampf. Aber dieser Jimmo ist doch instant unsympathisch, oder? Ja, der sieht irgendwie aus wie so ein Faltenschwein. Weiß gar nicht, ob es das Tier gibt. Faltenschwein? Ein Faltenschwein, kein Spaltenschwein. Ein Faltenschwein. Der sieht irgendwie komisch aus. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Der ist irgendwie als Kind ins Reaktorfass gefallen oder so. Ich weiß auch nicht, irgendwas stimmt da nicht. Norman Park besiegt John Tuck. Den Kampf fand ich wirklich interessant und habe ich mir gerne angeguckt. Ich finde Norman Park per se zwar unsympathisch, aber im Oktagon dann doch wirklich ausgesprochen stark. Hat John Tuck so ein bisschen auseinandergepflückt. Der wirkte in der zweiten Kampfhälfte irgendwie dann doch ein bisschen out of shape, was mich gewundert hat. John Tuck, der ist ja angetreten mit 7 Siegen und keine Niederlage. Jetzt seine erste. Und Norman Park, den fand ich wirklich gut, war ja auch bei Ultimate Fighter Smash bei dieser Geschichte. Und doch, den fand ich richtig gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich beeindruckt, wie Norman Park da abgeliefert hat. Hast du das mitbekommen, Runde 3, als Joe Rogan sich über die Corner von John Tuck aufgeregt hat? Nee, jetzt im ersten Moment. Das war die Corner von John Tuck, hat immer nur yeah, yeah, yeah, 250, 250, yeah, yeah, yeah, yeah, die ganze Zeit, die Uhrzeit gesagt und yeah, yeah, yeah gerufen. Und Joe Rogan hat dann so irgendwie nur gesagt, ja, gib den Informationen oder haltet die Fresse, so, weißt du? So. Hat er sich vielleicht selber irgendwie genervt gefühlt von denen? Ich weiß nicht. Mir ist es aufgefallen, dass er darüber gesprochen hat, ja. Aber ich habe da ehrlich gesagt jetzt das nicht so ganz auf der Rechnung gehabt, um was es da ging, muss ich ehrlich sein. Weil ich auch kein Englisch kann, daran liegt's. Ja. Das muss man dazu sagen. Aber insgesamt, den Kampf fand ich gut. Nico Musoke, das muss man ja nochmal sagen, so heißt er, nicht Musoki, sondern Musoke, besiegt Alessio Sakara in... Er ist ein Schwede, ne? Ist ein Schwede. Via Armbar, wie geil dieser Armbar auch war. Also, absolut. Großartiger Armbar. Und es hat mich auch wahnsinnig gefreut, weil ich muss ganz ehrlich sagen, der Kampf ging ja auch ab wie Drecksau. Also beide waren dann kurz mal vorm Knockout, hat man das Gefühl gehabt, zu Beginn gleich der einzigen und ersten Runde. Und dass er das Ding gewonnen hat, das fand ich richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Junger Typ, wieder ein Schwede, der da irgendwie in der Middleweight Division jetzt für Aufsehen sorgt, so ein bisschen gleich mal Submission of the Night gekrallt. Das ist geil. Und Alessio Sakara, komm, leck mir mal Arsch. Ihr habt den Typen jetzt mehrfach in der UFC begutäugeln dürfen gegen Cote, gegen Brian Stann. Und es ist einfach, das hätte mich wirklich gestört, wenn er jetzt gewonnen hätte. Der Typ ist durch. Für mich ist der Typ durch. Nico Musoke ist für mich einer, den will ich definitiv mal nicht aus dem Auge verlieren. Ich glaube, mit dem könnten wir noch Spaß haben. 27, der ist noch viel zu holen, glaube ich. Erste Runde war aber, muss man wirklich sagen, eine Granate. Ja, die Runde war der Hammer. Überhaupt gar nichts anderes kannst du dazu sagen. Beide haben abgeliefert, aber mit diesem Armbar von Musoke, das war einfach herrlich anzusehen. Deswegen guckt man sich diesen Sport so gerne an. John Lineker besiegt Phil Harris. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, John Lineker, ich habe es ja im Vorfeld schon mal erzählt, das ist der Typ, der einfach ein Problem hat, seine Gewichtsklasse irgendwie, das Gewicht da immer zu erreichen. Auch diesmal hat er es nicht geschafft, 128 Pfund statt 126, die er haben darf. Das ist das dritte Mal in 5 UFC-Kämpfen, dass John Lineker zu viel wiegt. Auch da für alle neuen UFC-Fans ganz kurz mal was zum Regelwerk. Also wenn du natürlich jetzt hier im Flyweight kämpfst, 125 Pfund sind angesagt, darfst du in einem Nicht-Titelkampf 126 Pfund wiegen, sprich 1 Pfund geben sie dir noch dazu. Ja? aber mehr darfst du nicht wiegen. Wenn du drüber wiegst, 25% deiner Börse werden dann dem Gegner übergeben. Ja, also du verlierst praktisch Kohle dadurch. Sollte John Lineker einen Titelkampf haben, dann muss er das Gewicht ganz genau einhalten, 125 Pfund. Sollte er das Gewicht überschreiten, ist der Titelkampf hinfällig. Ja, also der Kampf findet statt, aber es geht nicht mehr um den Titel. Und das ist das große Problem auch für John Lineker, der wirklich gute Performance gezeigt hat in der UFC. Dana White hat auch gesagt, wahrscheinlich würde John Lineker jetzt als nächstes einen Titelkampf bekommen im Flyweight, aber du kannst das halt nicht, das Risiko kannst du einfach nicht eingehen mit einem Kämpfer, der es nicht schafft, in 5 UFC-Kämpfen nicht mal die Hälfte seiner Kämpfe mit einem richtigen Gewicht anzutreten. Das geht einfach nicht. Linekers Team oder sein Manager hat sich dazu auch noch ein bisschen geäußert. Alex Davis, den könnte man vielleicht kennen, der sagte, man möchte unbedingt die Geschichte nochmal überprüfen, ob er wirklich im Flyweight so richtig aufgehoben ist oder nicht doch im Bantamweight besser aufgehoben wäre. Er meinte, wir kamen 2 Tage früher an in Manchester, er wog so wenig wie noch nie zuvor, er versteht einfach nicht, wie das passieren konnte. John Lineker selber hat sich einen Titelkampf erhofft, wenn er jetzt gegen Phil Harris gewinnt. Das ist natürlich, kannst du wie gesagt nicht bringen. Aber gute Nachrichten, die UFC will mit John Lineker weitermachen. Erstens mal das und zweitens mal möchten sie auch ebenfalls hier Mike Dolce mit ins Boot holen, der darauf achten soll, dass Lineker bei seinem nächsten Kampf die 125 Pfund oder auch 126 Pfund erreicht. Und ich denke mal, wenn er jetzt 1-2 Mal das schafft und dann wirklich auch die Kämpfe weiterhin so dominant bestreitet und gewinnt, dann wird hier Hands of Stone, John Lineker, definitiv einen Titelkampf bekommen, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber er muss das mit dem Gewicht auf die Reihe kriegen. Insgesamt finde ich nämlich John Lineker wirklich großartig. Es ärgert mich, dass er da immer wieder seine Probleme hat mit dem Gewicht. Ist wirklich scheiße. Mensch, John, weiß ich da mal am Zippel. Wie fandst du John Lineker? Super, beide aber. Phil Harris auch. Mhm. Ja. Hat mir sehr gut gefallen und Flyweight Division sollte sowieso ein bisschen mehr im Spotlight stehen. Auch in der Maincard, nicht nur in den Prelims. Naja, das wird kommen. Man muss halt einfach noch ein bisschen mehr an der Tiefe arbeiten. Oh, könnte gerade das Handmann vorbei. Man muss noch ein bisschen mehr an der Tiefe arbeiten, glaube ich, der Division. Aber insgesamt sind da schon gute Leute dabei. Also ja. das wird mit Sicherheit interessant. Und das ist, glaube ich, die Dichte, wo am höchsten abgeliefert wird. Spektakelmäßig. Ja, möchte ich ein bisschen widersprechen. Es gibt ein paar Kämpfer, auf die trifft das zu. Demetrius Johnson, Joe Benavides, John Dodson, Ian McCall mit Sicherheit, auch John Lineker. Aber danach ist schon so ein kleiner Abfall, aus meiner Sicht jedenfalls, ist schon nochmal so ein kleiner Abfall zu verspüren. Moraga, Formiga, Elliott und so, das sind dann wieder Leute, die in der Sicht, also schon deutlich sichtbar in einer anderen Liga spielen, so, also unter den Johnsons und Benavides der Flyweight Division. Aus meiner Sicht kann man sich mit Sicherheit auch nochmal gesondert drüber unterhalten. Aber ja, John Lineker, ich glaube, wenn er das mit dem Gewicht auf die Reihe bekommt, dann ist er ein Titelkandidat oder ein Titelkampfkandidat, muss man sagen. Wobei das mit dem Gewicht, also ich glaube wirklich da, das wird, also oft darf er sich die Geschichte nicht mehr erlauben. Ich glaube, dann wird die UFC auch mal irgendwann anderweitig handeln. Könnte ich mir vorstellen. L.A. Quinta besiegt Piotr Hallmann via Decision. Tut mir leid, habe ich nicht geguckt. Bin ich eingepennt. Luke Burnett, das ist ja der Fight of the Night. Hab ich gesehen, ja. Besiegt Andrew Craig via Real Naked Choke. Guter Kampf, wie du schon sagst, war wirklich schön anzugucken. Mhm. Interessant auch, dass Luke Burnett zweimal eigentlich schon anfängt zu jubeln, obwohl der Kampf noch nicht das beendet ist. Wollte ich gerade nochmal ansprechen. Er hat wirklich, das zweite Mal war ja eklatant. Beim ersten Mal hat er wirklich schon gejubelt, beim ersten Beatdown. Er hat gejubelt und hat dann gemerkt, ach, muss ich doch nochmal ran. Und dann kam ja Andrew Craig nochmal raus, aber beim zweiten Beatdown noch offensichtlicher zu jubeln, um dann zu merken, ich muss doch nochmal weitermachen. Also das ist schon ein dummes Schwein eigentlich. Ja, also der hat sich da... Lotz ist auch unglaublich blöd, der Typ. Ja, ich glaube auch nicht, dass es der Allerhellste ist. Er hat natürlich Jail Sonnen in seiner Ecke. Und vielleicht ist es auch so, dass Jail gesagt hat, hey, wenn du ihn fertig machst, dann jubel einfach schon und machst dann weiter. Oder so. Gut, man weiß es aber nicht. Jail Sonnen war in seiner Ecke? Ja, ja. Jail Sonnen war mit in Luke Barnetts Corner und hat da mittrainiert und mitgecoacht, so muss man sagen. Und ja, aber trotzdem hat er ihn besiegt, Andrew Craig. Und Luke Barnett fand ich schon bei Ultimate Fighter interessant und gut. Und ich bin mal gespannt, wie er sich so entwickelt. Also ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Ich glaube, das ist auch ein Typ, der sich ein bisschen überschätzt. Aber er ist halt auch unbesiegt. 7 Kämpfe, keine Niederlage. Gute Performance auch gegen Colin Hart von nicht allzu langer Zeit gezeigt bei den Ultimate Fighter, beim Ultimate Fighter Finale. Ja, mal abwarten, was für ihn noch kommt. Ich meine, es ist halt Facebook Prelims noch aktuell, so sein Status. Da muss schon noch ein bisschen mehr kommen, glaube ich. Also, aber insgesamt kann ich schon damit leben. Der Kampf war gut und Luke Barnett hat, denke ich mal, eine gute Performance abgeliefert. Auch Jay Sonnen hat ja danach gesagt, es war bis jetzt sein bester Kampf in seiner Karriere. Ja, ich habe bislang nur die Ultimate Fighter Geschichte und das Finale gesehen und eben diesen Kampf gegen Andrew Craig. Da kann ich das bestätigen. Dann Jessica Andrade gegen Rosie Sexton. Und das hat mich wirklich überrascht, dieser Kampf. Andrade hat ja gegen Liz Carmouche ihr UFC-Debüt gefeiert, hat da verloren. Und dann dachte ich eigentlich, ja gut, das ist halt so, ja, die ist halt auch da. Aber Andrade ist wirklich richtig, richtig stark, hat Rosie Sexton fertig gemacht. 2 Runden wurden mit 8-10 für Andrade bewertet. Rosie Sexton, also ist, ich weiß nicht, wie die es geschafft hat, stehen zu bleiben. Ich glaube, in diesem Kampf, mit diesen vielen Treffern hätte mich Andrade auch fertig gemacht. Also es war einfach eine unglaublich dominierende Performance von ihr und zeigt aber andersrum wieder, wie stark Liz Carmouche eigentlich sein muss, wenn Andrade gegen Sexton so eine Leistung abliefern kann, aber Liz Carmouche sie relativ gut im Griff hatte. Also ich glaube, dass Liz Carmouche wirklich, das ist ein, also mit der ist noch zu rechnen. Ich glaube, die sehen wir nochmal um den Titel kämpfen. Kannst du dann nochmal? Weil wird sich zeigen. Also aber die ist, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, Liz Carmouche. Rappelt mir zu viel. Aber Jessica Andrade jetzt hier in diesem Kampf sehr beeindruckend. Auch noch ein junges Mädel, kann man ja so sagen, die noch einen Weg vor sich hat, der positiv verlaufen könnte. Jedenfalls hat dieser Kampf Lust auf mehr gemacht. Das kann man definitiv so sagen. Rosie Sexton, vielleicht kommt die ganze UFC-Geschichte für sie ein bisschen zu spät. Ja, sie ist zwar eine der Pionierinnen des weiblichen MMA-Sports, aber sie ist halt auch schon 36 und ja, es ist vielleicht zu spät, dass die UFC auch die Damen nun beheimatet und Rosie Sexton kann nicht mehr das zeigen, was sie früher zeigen konnte. Cole Miller besiegt Andy Ogle via Decision. Ich fand es einen wirklich interessanten Kampf. Ich fand Cole Miller richtig stark, hat mir gut gefallen. Was mir auch gut gefallen hat, war, dass Andy Ogle sich aus dem Guillotine-Choke zu Beginn der 2. Runde befreit hat. Wie er das gemacht hat, fand ich stark. Aber insgesamt halt Cole Miller, ja, mit einer richtig starken 2. Runde, mit einem starken Ground-Game, der hat mir wirklich richtig gut gefallen, hat mich wirklich so ein bisschen wieder auf seine Seite geholt. Ich habe so ein bisschen die Schnauze voll gehabt von Cole Miller, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dieser Kampf, da hat er mir richtig gut gefallen. Und ja, die 3. Runde war auch nochmal spannend, da hat Andy Ogle nochmal alles in die Waagschale geworfen, wollte da den Knockout irgendwie erzwingen, aber Cole Miller war zu stark. Danach natürlich dieses Interview mit Joe Rogan, von dem ich ja vorhin schon gesprochen habe. Damit hat er eigentlich dafür gesorgt, dass er neben Lyoto Machida der Mann ist, über den man nach der Fight Night am meisten gesprochen hat. Weil er natürlich im Endeffekt alle europäischen Kämpfer herausgefordert hat, muss man fast schon sagen, und sich natürlich da auch voll gegen das Publikum gestellt hat. Also er hat da dieses 30-Sekunden-Interview gegeben und ist dann unter lautstarken Buh-Konzert aus der Halle gerannt. Es war einfach so, das ganze Szenario war einfach großartig. Hätte man wirklich, wenn es jetzt Wrestling gewesen wäre, hätte man keinen besseren Heel-Turn zeigen können. Großartige Sache. Also wirklich, wirklich hervorragend gemacht. Dann eins muss ich auch kurz anmerken. Cardi Baker, das Ring-Girl, ja, das Octagon-Girl in England. Leck mich am Arsch. Mhm. Leck mich am Arsch. Also, für mich Fight of the Night, Submission of the Night und Knockout of the Night in einem. Mhm, das Carly Baker. Oh. Mensch, nur deswegen gucke ich mir das Event, glaube ich, nachher nochmal an. Ja, du lachst, aber ich mach's wirklich. Ja? Nein. Ich gucke mir auf hier Google Bilder. Beinahe hätte ich YouPorn gesagt, aber ich glaube, da war Wunsch Vater des Gedanken. Bei Google Bilder gucke ich mir ein paar Bilder an von Carly Baker. Jimmy Hattis gegen Rob Whiteford. Hattis besiegt Whiteford via Triangle Joke in der zweiten Runde. Hattis war ja lange verletzt, fand ich aber wirklich mit einem sehr gelungenen Comeback nach der langen Pause. Und hat eigentlich zu Beginn dann auch gleich in der ersten Runde versucht, Whiteford zu submitten. Und Hattis war Whiteford, fand ich schon deutlich überlegen und hat diesen Kampf relativ leicht nach Hause geschaukelt, in Anführungsstrichen leicht nach Hause geschaukelt. Aber ich denke mal, das war jetzt noch nicht die Herausforderung, die eines Jimmy Hattis würdig ist. Da wird noch mehr kommen. Aber ich freue mich, dass er nach so einer langen Verletzungspause mit einem Sieg wieder zurückgekommen ist. Und das wird ihn mit Sicherheit motivieren, weiter so toll zu kämpfen. Oh, habe ich das schön gesagt. Dann zum Schluss der Opener der ganzen Fight Night. Brad Scott gegen, die sagen zwar immer Michael Cooper oder so ähnlich, aber er heißt natürlich Michael Kolper, weil der kommt ja aus Holland. Aber Michael hat leider Pech gehabt, denn Brad Scott hat ihn schon in der ersten Runde mit einem Front Choke submitted. Insgesamt fand ich den Opener irgendwie ein bisschen lame. Allerdings, ich meine, wir kamen von UFC 166 eine Woche davor. Ich glaube, da wäre alles andere auch lame gewesen. Aber nee, also so richtig begeistert hat mich dieser Kampf nicht. Und ich war ganz froh, dass er dann relativ schnell beendet wurde. Insgesamt fand ich die Fight Night nicht so scheiße, wie ich es vielleicht, oder wie man vielleicht hätte denken können. Ja. Das war auch mein Fazit über dieses Event. War überraschend gut, war überraschend kurzweilig. Vor allen Dingen, ich hatte im Prinzip keinen Fight, wo ich mir denke, ach du Gott. Genau, das sehe ich auch so. War nicht dabei und eben da das große Problem, dass ich relativ wenig Fighter von dieser Card kannte, war ich halt von vielen überrascht, was sie dann abgeliefert haben. Und ja, gerade von Galar glaube ich, dass da eigentlich noch mehr kommen muss. Manuwa. Wie meinst du, mehr kommen muss? Das von Galard und von Manuwa, da ist Mordspotenzial. Das nehme ich so aus dieser Fight Night raus. Diese beiden. Melvin Galard. Ja, gut, ja. Da ist jetzt, muss man dazu sagen, also der hat die besten Tage, glaube ich, schon hinter sich. Muss man, glaube ich, dazu sagen. So. Also er ist ja schon ewig dabei. Und hatte zuletzt auch Probleme, sag ich mal, oder hat sich gerade so noch in der UFC gehalten. Ich glaube, nach der Niederlage gegen Jamie Warner haben die ein oder anderen schon damit gerechnet, dass er vielleicht entlassen werden könnte. Hat es aber dann irgendwie dann doch nochmal geschafft, einen Kampf gegen McDancy zu bekommen. Da hat er dann brilliert, K.O. geschafft. Aber insgesamt ist, glaube ich, Melvin Gerhardt, das Ding ist... Geh mal durch, oder was? Ja, der ist schon ein interessanter Kämpfer, so zum Angucken macht er schon Spaß. Aber da ist nicht mehr viel zu holen, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass der da noch eine große zweiten Wind bekommt oder so in seinem. Also noch ein Run ist nicht drin. Einen zweiten Sommer nochmal genießen kann in der UFC. Ich glaube nicht. Man soll ihn nie sagen, aber so direkt überzeugt hat er mich bislang nicht. Okay. Sag ich so, wie es ist. So wie es ist. Hier wird mir gerade geschrieben, gibt es heute eine neue Ausgabe? Esther will das wissen. Ja, schreibe ich. Gerade am Aufnehmen. So, es ist Fanservice wirklich direkt in der Sendung. Fanservice direkt in der Sendung. Das seid ihr von uns gewohnt. Und auch deshalb weise ich nochmal darauf hin, Aktion 20 iTunes. Wir wollen 20 5-Sterne-Bewertungen. Alles, was ihr machen müsst, ist irgendwie auf iTunes uns 5 Sterne geben. Und Aktion 50 auf Facebook wollen wir 50 Likes. Wenn uns das gelingt, 20 iTunes, 5-Sterne-Bewertungen und 50 Likes auf Facebook, dann geht's ab. Dann geht's richtig rund. Ja. Dann ist kein Halten mehr. Das muss man definitiv so sagen. Chris, auch diese Ausgabe ging mal wieder keine 60 Minuten. Nein, knapp. Es war wieder knapp. Aber gut, ich sag mal so, es ist Dienst. Sei es drum. Ja, es ist auch ein Dienst, den wir hier gerne tätigen. Muss man das ist so der sehen. Dienst an der Waffe im Prinzip. naja, das wollte ich jetzt nicht gehen, ja, wieder mit solchen, ich bin ja Pazifist von dem Herrn, das wissen absolut, wir. Absolut, ja, und deswegen, ich würde nur Granaten gegen Hunde einsetzen. Und ja, wir wissen, du gegen Katzen. Gut, aber insgesamt denke ich mal vieles Interessantes, Neues, was wir für euch liefern könnten. Und Chris hat es vorhin schon angedeutet, wie es jetzt weitergeht mit unserer kleinen, feinen Sendung, steht noch ein bisschen in den Sternen. Denn am Montag kommt der Internetmann in meine neue Wohnung. Auch Internetmann, ja. Ja, und ich weiß nicht genau, wie das dann abläuft. Kann ich dann sagen, hier, keine Ahnung, ab 20. möchte ich in der neuen Wohnung dann Internet freigeschaltet bekommen oder schalten die automatisch um? Wenn sie automatisch dann schon umschalten, gibt es für mich die Möglichkeit, vielleicht dann trotzdem schon in der neuen Wohnung aufzuzeichnen, mit dem Chris eine Sendung zu machen. Das weiß ich jetzt alles nicht. Sollte alles ideal laufen, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht nehmen wir auch am Wochenende noch eine Sendung auf für die Fight for the Troops Geschichte. Die ist ja schon am Mittwoch. Wenn nicht, dann vielleicht nächste Woche. Wir müssen jetzt mal gucken. Also jetzt, ich denke mal, die nächsten 2-3 Wochen könnten holprig werden. Das haben wir aber auch schon mal für den Oktober vorhergesagt. Und da gab es so viele Ausgaben wie nie zuvor. Deswegen, ja, auf Facebook seht ihr es ja immer bei den Veranstaltungshinweisen, wann es eine neue Ausgabe gibt. Ansonsten. Oder bei Eventim oder Ticket Corner. Da kann man natürlich absolut, auch mal nachgucken, ja, wann es die nächste Veranstaltung gibt. Lasst euch nicht auf eBay ja, verarschen. Freikarten gibt es nur bei uns. Und da können wir eigentlich auch gleich, pass auf, Chris, jetzt bin ich großzügig. Der 50. Liker bei Twitter. Oder wie heißt das? Follower. Der 50. Ja. Follower bei Twitter. @mmaradio.de. Der 50. Follower bei Twitter gewinnt 2 Freikarten für die nächste MMA-Radio-Ausgabe. Ich sag mal, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, mehr kann man nicht machen. Das geht wirklich nicht. Nee, mehr Service am Fan kann man einfach nicht machen und dann seid ihr auch einfach ein Stück weit ignorant. Ich könnte noch ein Nacktbild von mir online stellen. Du, da, das musst du entscheiden. Ja. Ich habe da noch so ein Foto von so einer Toby und Ricky Show. Vielleicht können wir das da nehmen. Da war ich aber nicht völlig nackt. nur ein MacBook Pro verdeckt seine... Nee, ich war ja nicht völlig nackt. Naja. So, ich habe noch ein Lied geschrieben. Soll ich das auch noch vorsingen? Bitte. Also ich habe es nicht nur geschrieben, sondern auch komponiert. Komplettes Lied. Vielleicht zum Abschluss. Ja. Ein Poloch, das deinen Namen trägt, hoch am Himmel zählt, das schenk ich dir heut Nacht. Ein Poloch, das deinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und unsere Liebe wacht. Und, wie fandest du es? Das war schon gut. Nick P. Nick P. hat das doch gesungen, oder? Nee, es ist von mir komplett komponiert und ach so, der Text ist auch von mir. Wer ist denn Nick P.? Wie kommst du denn auf Nick P.? Ich dachte nur, hatte eine gewisse Ähnlichkeit, aber habe ich mir dann nur eingebildet. Wie geht das denn? Nein. Nick P.? Nein, das habe ich mir dann eingebildet. Tut mir leid, aber ich fand das sehr gut. Ich fand das sehr gut. Vor allen Dingen fand ich deine doch grundschwäbische Aussprache mit trägt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich kann es ja gleich zum Abschluss nochmal singen. Dieses rechtsradikale trägt, das finde ich auch widerlich. Ich finde das gut, wie du das aussprichst. Sing ruhig nochmal. Ich habe noch eine letzte News für alle, die durchgehalten haben. Für dieses Promo-Video oder für dieses Hype-Video für UFC 167. Ist das geil, oder? Verkaufsvideo. Da hat sich Johnny Hendricks den ganzen Rücken verbrannt, als sie das gemacht haben. Ja, ja, das echt? Haben sie vor ein paar Wochen gemacht. Na, dass die Zwiebeln da zerplatzt sind, oder wie? Also, wahrscheinlich da, weil er hat sich, ich schicke dir mal das Bild, er hat sich den kompletten Rücken verbrannt und musste dann auch so ein bisschen mit dem Training aussetzen. Das ist jetzt hier noch eine News, die jetzt wirklich nur die Hartgesorten zuzuhören bekommen eigentlich. Und Kampf steht aber nicht zur Disposition. Soll ich jetzt nochmal das Lied zum Abschied singen? Möchtest du dich schon verabschieden? Und ich verabschiede mich und du kannst das Lied singen und leise rausfaden. Tschüss, liebe Hörer. Wieso leise rausfaden? Das möchte ich jetzt erst nochmal geklärt haben. Ja, du singst und dann geht's leise aus. Ja, aber man möchte doch im Endeffekt mitfeiern, wenn ich da dieses Lied nicht... Okay.